Jetzt sind wir aber, jetzt hat es funktioniert. Hallo, wir sind die Weltraumaffen. Zu ungewohnter Zeit am ungewohnten Tag, montagsabends um 8. Und was hat uns dazu bewogen? Die deutsche Spielepresse mal wieder. Die Online-Ausgabe der PC Games hat heute einen Artikel über Sexismus in Videospielen in der Games-Branche veröffentlicht. Eine sogenannte Bestandsaufnahme. Wenn man, meiner Meinung nach, wenn man genauer hinsieht, handelt es sich da um eine Abhandlung der gleichen Talking Points, die uns vor 2 Jahren schon begegnet sind in den Gamers Are Dead-Artikeln. Es wird also jetzt hier in dem Stream um ein Gamergate-Thema im Endeffekt auch gehen. Es werden im Endeffekt die gleichen Diskussionspunkte nochmal vorgeführt wie vor 2 Jahren, was dieses Meme bestätigt, dass alles nach 2 Jahren aus Amerika zu uns schwappt. Ja, wir dachten, wir haben es hinter uns, aber jetzt fängt es von vorne an, wie es aussieht. Und wir haben uns überlegt, wir lesen den Artikel einfach mal mit euch zusammen und sagen euch mal, was uns dazu einfällt. Das ist unser Programm für heute. Abel, blendest du uns den Artikel mal ein? Oh Gott. Wir sind gut vorbereitet. Ja. Kaum starten wir mal pünktlich. Warte mal, sonst. Ich meine, ich habe den doch auch noch irgendwo hier. Warte, ich hab's, glaube ich, gleich. Also, ich hätte ihn jetzt auch, wenn. Ich habe mal auch notfalls. Ja, bei mir schwackt es rum mit meinen 5 Bildschirmen. Na, dann blend mich ein. Dann. So, haben wir es auf dem Bildschirm? Ja, haben es auf dem Bildschirm. Ja, super. Also, Sexismus in Spielen und in der Games-Branche, eine Bestandsaufnahme von Manuel Fritsch und Benedikt Plass-Flessenkämper. Ja. Schauen wir mal. Seit der Kontroverse um Gamergate ist das Thema Sexismus in den Spielen und in der Spielebranche stärker in den Fokus der Berichterstattung gerückt. Und fast wöchentlich kommen neue Aufreger dazu. Überzogener Hype oder echtes Problem? Also bis hierhin gehen wir dann neutral dran und fragen sogar im Aufreißer noch, ob das überzogener Hype ist oder ein echtes Problem. Bis hierhin ist es also noch ganz okay. Geht aber ganz knapp an einem J. Jonah Jameson mit Spider-Man, Threat or Menace vorbei. Ja. Das Bild muss man vielleicht erklären, das stammt von einer Microsoft-Veranstaltung, die jetzt gleich hier auch besprochen wird. Es handelt sich hier um Tänzerinnen, an denen Anstoß genommen wurde. Das wäre zu sehr für den Jungsclub gewesen. Also das schon mal, das Bild schon mal im Hinterkopf behalten. Okay. Am 17. März 2016, Game Developers Conference in San Francisco. Einige Besucher auf einer von Microsoft organisierten Xbox-Party fühlen sich in die frühen 90er Jahre der Spielebranche zurückversetzt, als Booth Babes, aufreizend gekleidetes Standpersonal für die überwiegend männlichen Messebesucher, noch allgegenwärtig waren. Auf Podesten tanzen sogenannte Go-Go-Girls, leicht bekleidet in BH und knappen Schuluniformröcken. Auf Facebook und Twitter häufen sich die erstaunten Reaktionen der Besucher. Viele beschweren sich, dass wohl niemandem im Planungskomitee aufgefallen sei, wie unpassend halbnackte Tänzerinnen auf einer Branchenparty wirken. Nicht nur viele weibliche Entwicklerinnen fühlen sich in Gegenwart der Tänzerinnen unwohl, auch zahlreiche männliche Besucher halten das gebotene Rahmenprogramm für gänzlich unangebracht. Nur wenige Stunden vorher hatte Microsoft ironischerweise noch zu einem inkludierenden Frauen in der Branche Frühstück eingeladen. Das war nur in der Branche. Da würde ich einhaken wollen. Auf der Branchenparty, also es kommt später auch nochmal dran, aber diese Branchenparty war eine Aftershow-Party. Also, ich erwarte nicht unbedingt, dass eine Branchenparty seriös ist, komplett. Natürlich kann man sagen, dass das ein Stück weit geschmacklos ist, wenn man Go-Go-Girls in einem Firmenzusammenhang auftreten lässt. Auf der anderen Seite ist eine gute Bekannte von mir, die hat jahrelang als Go-Go Girl gearbeitet und sie hat gesagt, ihr hat es einfach nur Spaß gemacht und ihr Selbstvertrauen gestärkt. Sie wurde sozusagen dafür bezahlt, Party zu machen. Also man kann sich da, ich weiß nicht, wenn das jetzt auf der normalen Tagesveranstaltung um 8 Uhr gewesen wäre, wäre das was anderes, wie wenn das um 2 Uhr stattgefunden hätte. Und wenn auf Social Media sich die Leute beschweren, dann frage ich mich, inwieweit man denn nicht tatsächlich weiß, dass es nicht nur ein Twitter-Mob ist, sondern wirklich die Leute, die dort waren. Also hat man dann die Twitter-Accounts mit den Namen verglichen, die auf die Party gegangen sind. Also woher will man wissen, wer sich denn da genau beschwert hat? Also das ist so ein Ding, ich glaube, da erinnern wir uns alle noch dran. Das war ja, das fällt total in die überzogene Hype-Kategorie. Weil das, das ist eine scheiß Party, also so richtig, ne? Die wollten eine Party organisieren. Und okay, wenn man jetzt was gegen Mädels hat, die das beruflich machen, kann man dagegen sein. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich zum Beispiel Mercedes Carrera, die Pornodarstellerin, die sich ja in der Diskussion eingehakt hat, dass die da ziemlich stinkig war, dass das schon wieder anfing mit der Hetze gegen jede Art von, nicht mal Sexarbeit, sondern halt jede Arbeit, die irgendwie die weibliche Sexualität zum Thema hat. Das die weibliche Attraktivität verherrlicht, meinst du? Ja. Ich meine das nicht an Twitter-Mob. Also da waren bestimmt ein halbes Dutzend Leute auf der Party, die halt so, oh, was ist denn das? Habe ich ja noch nie gesehen. Aber ich glaube, die meisten Leute, die waren dann im Nachhinein so, ich glaube, Rihanna Wu hatte sich da auch eingehakt und die ganzen üblichen Verdächtigen, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, die dann einfach ihren Senf dazugegeben haben. Also das ist das typische Internet-Social-Media-Hype-Ding gewesen. Ja, das ist sozusagen, was passiert, an dem man sich stört und erst dadurch zu einer größeren Sache wird, weil so viele Leute auf das Problem hinweisen. Weil ich meine, auf einer Party muss man sich ja auch um die Gäste kümmern. Und ich finde da, dass man Animationsmenschen engagiert, die einfach versuchen, das Publikum aufzuheitern, finde ich keine schlechte Idee per se. Ich meine, man kann darüber streiten, ob sie sich nicht ganz so knapp anziehen sollen oder nicht, aber per se einfach um die Stimmung von den Leuten aufzuheitern und jemanden zu haben, der einfach die Leute bei Laune hält auf der Veranstaltung, das ist per se nichts Schlechtes. Also ich weiß nicht. Das die Frage steht ja auch im Raum, was kommt als nächstes? Ja? Ich meine, ich gehe ja auch nicht auf eine Party von irgendjemand und mache dann irgendwann nach einer halben Stunde die Musik aus und sage, nee, also das gefällt mir nicht, du musst das ändern. Da war jetzt gerade irgendwie nur Stücke von weißen Musikern. Ja, das möchte ich jetzt nicht, ich fühle mich getriggert oder irgendein Scheiß. Ja. Wenn ich auf einer Party bin, die mir nicht gefällt, dann habe ich eine Chance, mich dem zu entziehen, nämlich indem ich nach Hause gehe. Ganz einfach. Es ist eine Aftershow-Party gewesen. Aftershow-Partys heißt eigentlich immer, dass der überwiegende Anteil schon relativ betrunken ist, dass zum Teil psychotrope Substanzen konsumiert werden von den Leuten und dass es alles ein bisschen schmuddeliger ist. So. Hm. Also, Ich kann von einer Aftershow-Party nicht erwarten, dass das, ich weiß nicht, seriöse Geschäftsgebaren sind. Also, dass jugendfrei ist. Ja, also. Und ich meine mich auch erinnern zu können, dass zumindest eine von den Tänzerinnen, die da gearbeitet hat, sich diese ganzen Vorwürfe von sich gewiesen hat und gesagt hat, Leute, regt euch ab, das ist mein Job, ich mache das gerne, hört auf mit so einem Scheiß. Und ja. Das war auch interessant. Ich glaube, das war auf Facebook. Internalized Misogyny, ganz klar. Die hasst sich selbst, die weiß es noch nicht. Ja. Und ich finde es auch immer relativ lustig, dass der Spaßverein der Feministinnen immer Boost-Babes anklagt und aber selbstständig ihren Slutwalk hat, wo sie für ihre Demonstrationszwecke dann eigentlich ihre eigenen Boost-Babes haben. Also, so, wenn es um die eigene politische Ideologie geht, dann ist es gute Laune und Feiern und Demonstration und sich ein bisschen weniger anziehen, völlig in Ordnung. Aber wenn andere Menschen dann Spaß an ihrem Leben haben, dann ist das nicht gut. Also ich finde also die interne Logik irgendwo ein Stück weit interessant. Also dass man selber das Verhalten an den Tag legt und aber das woanders nicht toleriert. Also es ist halt nur okay, wenn wir das machen. Ich denke, ich lese einfach mal ein Stück weiter. Jo. Eine Branchenparty ist kein Junggesellenabschied. Jennifer Scheuerle ist Game Designerin bei Flat Earth Games, lebt und arbeitet in Sydney und war eine der lautstärksten Kritikerinnen der Microsoft-Veranstaltung. Auf Twitter schrieb sie, so werden Frauen also aus der Gaming-Industrie ausgeschlossen, indem man einfach so tut, als würden wir nicht existieren und auf Entwicklerpartys Stripperinnen engagiert werden. Auf dem Kurznachrichtendienst, der bekanntlich nur 140 Zeichen pro Post erlaubt, geriet die anschließende Diskussion schnell aus den Fugen. Scheuerle berichtigte zwar umgehend ihre Fehlbehauptung, es habe sich bei den Tänzerinnen um Stripperinnen gehandelt, aber die Diskussion war zu diesem Zeitpunkt schon entgleist und Scheuerle wurde in eine Diskussion verwickelt, die am eigentlichen Problem vorbeischoss. In einem Interview mit unserem Schwesterportal gamesbusiness.de erklärt Scheuerle ausführlicher, was sie an der Party als störend empfand. Nach dem Fallout meines Tweets wurde ich oft beschuldigt, ein Problem mit erotischen Tänzerinnen zu haben. Viele Kommentare dieser Art gehen leider am Thema vorbei, weil das Problem selbstverständlich nicht die Tänzerinnen sind, sondern der Kontext, sagt Scheuerle. Man muss hierzu verstehen, dass die Entwicklerpartys im Kontext der GDC immer Networking-Events sind. Viele Geschäfte und Kontakte werden auf diesen Veranstaltungen geknüpft, weil das der einzige Moment ist, wenn wir nicht beschäftigt sind mit Organisation des Events, des nächsten Talks, des nächsten Meetings oder Interviews. Meine besten Kontakte habe ich oft von Developer-Afterparties bekommen, weshalb diese wichtig für uns sind. Sprich, Developer-Partys sind professionelle Events, deren Kontext das widerspiegeln muss. Das auf Twitter oft angeführte und vermeintliche... Ja, lass mal, ich glaube, da ist man mit ihr durch, da können wir sie, oder weitestgehend, da können wir schon mal was abhandeln. Ja. Sonst geraten wir aus den Fugen. Nee, die Jennifer Scheuerle, die ist möglicherweise den Leuten, also wer den Stream von gestern gesehen hat von uns oder wer in den letzten paar Tagen auf Twitter gelesen hat, was Notch, also der Entwickler von Minecraft, verzapft hat, sag ich mal, aber auf eine positive Weise. Der ist nämlich mit ihr so ein bisschen aneinander geraten, weil sie angefangen hat, ja, Mansplaining ist ja ein riesiges Problem. Und das, obwohl das lustig ist, soll man das ja ernst nehmen. Und er hat dann gesagt, hier, Mansplaining ist im Prinzip ein Gendered Insult. Ich erinnere mich nicht mehr genau, was er gesagt hat. Aber ich finde die Diskussion, die am Problem vorbeischoss, das ist schon wieder geil. Das ist schon wieder wie moving the goalpost, ne? Weil sie sagt, oh, es dürfen keine Stripperinnen dahin geholt werden. Es sind keine Stripperinnen. Und okay, ja, wo ist dann das Problem? Wenn es denn nicht um Stripperinnen geht, also ist jede Art von weiblicher Animation dann nicht gefordert. Und dieses am Problem vorbeischießen, das ist genau die gleiche Sache, die damals mit Gamergate gelaufen ist, dass halt gesagt wird, ja, es gibt ja vielleicht Probleme im Videospielerjournalismus, aber das schießt am Problem vorbei. Das eigentliche Problem ist Sexismus. So läuft das jedes Mal mit so Diskussion. Ich meine, das Battle mit Notch, das war halt schon auch hart. Also, sie ist dann... setzt sich für Geschlechtergerechtigkeit ein und für sie heißt es dann aber, dass überall dort, wo Frauen benachteiligt sind gegenüber Männern oder es einen Unterschied gibt, Frauen hochgehoben werden sollen, aber wenn Männer irgendwo einen Nachteil haben, dann ist es erstmal egal, weil die haben es ja verdient, weil die tun uns ja alle unterdrücken. Ich meine, sie hat geschrieben, let me make one thing perfectly clear. Mansplaining is a funny but actual quite problematic and real issue. It silences women. Und dann meinte Notch, no, mansplaining is a sexist term designed to silence men via gender shaming. Also das ist, man versucht völlig ruhig eine Diskussion anzufangen und es wird einem dann jedes Mal nur falsch ausgelegt, weil der Notch, ist dann Destructoid-Artikel erschienen, der sagt, ja, der Notch, der ist super böse und was soll das? Und Mansplaining ist ein wirkliches Problem. Und dann frage ich mich, was soll denn das? Das ist dann einfach nur bigot sein und sexist sein, nur halt jetzt dann halt Männer bashen. Und das geht halt auch dran vorbei. Also so Equality und Gleichheit der Geschlechter ist etwas schwieriger, wie dann einfach nur den ganzen Spaß umdrehen und dann Männer runtermachen. Und das Geile ist ja, dass sie genau das machen, was er ja sagt. Nämlich, er hat ein Argument vorgebracht und das Erste, was sie machen, ist, oh, Notch mansplained. Und schießen damit halt alles direkt runter und nehmen ihm praktisch halt in dem, was sie wiedergeben, das Recht, überhaupt einen Punkt zu haben. Sondern nee, er ist ja böse, er ist ein Mann und er hat eine andere Meinung. Also das geht nicht. Ja, er muss das Problem auch erkennen und er muss das Signalwort benutzen, damit wir wissen, dass er Teil unserer Ideologie ist. Ja. Und daran leidet der Feminismus extrem stark, dass er ein Schwarz- und Weiß-Denken propagiert, wo es nichts dazwischen gibt. Und es gibt immer eine Nuance, bei jeder Sache. Und das wird halt komplett ausgeblendet. Also. Ich habe hier nochmal eingeblendet, weil ich es auch wieder so lustig finde. Also diese Frau Scheuerle wird so dargestellt, als sei das eine Spieleentwicklerin. Ne? Ohne weitere Einordnung. Und jetzt schauen wir mal auf ihrer persönlichen Seite. Was hat sie denn für Talks gegeben? Weil das machen die ja auch gerne. Okay, da sehen wir 4 Talks auf der GamerX Australia 2016. Female Sexuality in Gaming Communities, Polyamory in Videogames, Everything You Love is Terrible. Und dann weiter unten hat sie wohl auch für Daily Life geschrieben, Microsoft's Dancing Schoolgirls are symptomatic of the gaming industry's huge gender problem. Polygon hat sie einen Artikel geschrieben und so weiter und so fort. Also es wird uns als Konsument mal wieder vorenthalten, aus welcher Richtung diese Quelle, die da einfach so zitiert wird, überhaupt kommt. Warum wird nicht erwähnt, dass sie eine feministische Aktivistin ist? Dann könnte ich ihre Worte anders einordnen als Leser, der sich nicht die Mühe macht, die Frau zu googeln. Das finde ich einfach unlauter, was die PC Games da macht. Oder warum wird nicht erwähnt, dass sie Geld damit macht? Also die wird doch zu den Talks geladen. Die ist Game Developerin, ich weiß jetzt nicht, was sie da in den Spielen für Positionen hat im Development-Team. Wird wahrscheinlich nicht so gering sein, wenn sie da aus dem Ausland angekarrt wird. Aber trotzdem, das ist halt bei diesen Talks, da kommt für die Leute, die geladen werden, ordentlich was bei rum und kommt ordentlich viel Prestige bei rum. Und wenn die dieses Thema so zur Selbstpromotion einsetzt, dann möchte ich das eigentlich wissen. Also dann gehört das so als Information dazu halt, dass das eine ihrer Okkupationen ist, solche Talks zu dem Thema zu halten. Und das sind ja nicht wenige, das sieht man da ja. Ja, es sind auch Themen, zu Spielethemen-Talks dabei. Ich habe jetzt halt die rausgegriffen. Ja, die spezifisch Anita Sarkeesian ich sind. Sie ist außerdem nominiert für die Liste der 100 einflussreichsten Frauen in der Spieleentwicklung in Ozeanien. Das muss sie ja erstmal nachmachen. Schließt das Japan ein? Nee, Ozeanien ist nicht, das ist Asien, Japan. Oh, okay. Und ich meine, selbst, also man kann auch gerne dann einer Feministin noch die Plattform geben, aber man soll dann nicht den Eindruck erwecken, dass es organisch ist. Also, dass es Teil von der Community ist, weil du bist erstmal Gamer oder Game Designer und dann kommt irgendwas mit deiner politischen Vorstellung dazu. Ich finde es halt grausam, dass die PC Games dann so das ganz unschuldig präsentiert und eigentlich bereits mit, wie sie den Artikel schreiben, bereits Partei ergreifen und eine Politik mitgestalten. Mich würde gern ihr Narrativ interessieren und dann auch ein Gegennarrativ, aber bisher heißt es nur, das ist ein Problem. Also der Artikel selber tut keine Debatte widerspiegeln. Da wird nur aufgelistet, dass sie jetzt angegangen worden ist, nachdem sie das kritisiert hat. Aber es wird auch kein Gegenargument irgendwo vorgebracht zu ihrer Darstellung, warum das denn jetzt furchtbar ist. Also, ja, und im nächsten Absatz kommt es ja mit vermeintlichen Gegenargumente. Insofern, das wird schon angeführt, aber direkt relativiert. Ja. Ich finde es halt schade, dass, okay, ihr habt eine Entwicklerin, okay, die scheint auch Prestige zu haben in der Szene, gut, aber die ist ideologisch vollkommen vorbelastet. Also wenn wir da zum Beispiel die Jennifer Daw fragen würden, die Entwicklerin, die hätte dafür hundertprozentig was anderes zu sagen, weil sie eben nicht sich finanziert, sich zufinanziert, indem sie solche Talks gibt, die speziell zu dem Thema sind, mit einem stark, mit einem starken ideologischen Vorbehalt. Und das, keine Ahnung, das fehlt irgendwie. Aber na gut, warten wir mal ab. Ich gebe das Wort weiter. Dann mache ich einfach mal weiter hier. Das auf Twitter oft angeführte und vermeintliche Gegenargument, dass die Aufregung ja mit ein paar leicht bekleideten männlichen Tänzern hätte aufgefangen werden können, lässt die 27-Jährige nicht gelten. Das Problem läge nicht darin, dass die Tänzerinnen weiblich waren. Die Frage sei, ob ein Event dieser Art als professionell angesehen wird oder nicht. Objektifizierung auch auf das andere Geschlecht auszuweiten, würde dem Problem nicht weiterhelfen. Ob ich mich von den Tänzerinnen angezogen fühle oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Das Ziel ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle Beteiligten wohlfühlen, und ich weiß, dass auch Männer auf dem Xbox-Event unangenehm berührt waren von der Annahme, dass Tänzerinnen als angebrachte Unterhaltung angesehen wurden, erklärt Scheuerle. Sie habe Verständnis dafür, dass es vielen Männern in der Branche schwerfällt, das Problem zu erkennen oder nachvollziehen zu können, das ist aber nett. Es sei nicht leicht, eine Erfahrung zu sehen, die nicht der eigenen entspricht. Sie bittet darum, die Wichtigkeit zu erkennen, diesen Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, zuzuhören und den Dialog mit ihnen zu suchen. Darf ich mal kurz was einwerfen? Aber natürlich. Nein! Ja, dann nicht. Also, ihr Initial-Post-Tweet war ja, so werden Frauen aus der Gaming-Industrie ausgeschlossen, indem man einfach so tut, als würden sie nicht existieren. Weiter unten sagt sie, es ist ja völlig egal, also hier bei dem, was du jetzt vorgelesen hast, ist ja völlig egal, ob das männlich oder weiblich ist. Nein, es ist nicht. Der Initial-Tweet, den sie geschickt hat, nimmt eindeutig Bezug auf das Geschlecht. Also das Zweite, was sie da gesagt hat, ist eine absolute Relativierung von ihrem Outrage-Post. Ja, aber das hat Solanum ja vorhin schon festgestellt, glaube ich, war es, dass die Goalposts hier bei jedem Absatz woanders stehen. Ne? The posts, they are moving. Ja. Aber das ist halt auch schon wieder, sie sagt wieder, objektivisiert werden. Das ist 100% ideologische Sprache. Ja. Ich akzeptiere dieses Konzept der Objektivierung nicht. Also jemanden sexuell objektivieren, jemanden zu einem sexuellen Objekt zu machen, weil jeder Mensch ist ein sexuelles Subjekt. Punkt. Richtig. Ja. Und da gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Es kann natürlich jemand grammatikalisch Objekt meiner Bewunderung oder meiner Anziehung sein. Aber das ist halt eine Grammaticality wieder und vollkommener Quatsch. Und deswegen so total ideologische Sachen einfach unhinterfragt abzudrucken, ist schon wieder so ein Ding. Und ich frage mich auch, ob ein Event als professionell angesehen werden muss oder nicht. Ich dachte, man hätte Party extra das Wort geschaffen dafür, um ein Event zu kennzeichnen, dass eben nicht professionell ist. Gerade bei einer Messe, ich kenne das halt von der Spielemesse in Essen, da war ich lange Jahre so in der Fantasy-Rollenspielbranche unterwegs, da gab es auch Partys und die waren dann von Fanpro oder Pegasus oder irgendwie, die haben dann halt eine Party irgendwo in Essen geschmissen und es gab was zu essen und zu trinken und es gab Musik. Und dann gibt es nach diesem inoffiziellen Event dann nochmal eine Afterparty, was dann noch weiter in die Spaßrichtung gehen soll. Also, ja, aber da waren auch alle stinkbesoffen nach einer Zeit. So ist es. Aber das ist halt der Teil davon. Du machst da 5 Tage lang Vollpower, ja? Bist am Arbeiten wie ein Ochse. Also ich zumindest, das waren jedes Mal Tage, wo ich danach eine Woche gebraucht habe, um wieder irgendwie gerade gehen zu können. Ja? Und du ochst wie ein Bekloppter und dann hast du einen Abend, wo du mal die Sau rauslassen kannst, auch wenn du weißt, dass du den nächsten Tag wieder um 9 da stehen musst. Wo es in der Regel dann noch Freigetränke gibt. Ja, natürlich gibt es Freigetränke. Und ja, aber das ist doch auch, was wollen diese Idioten? Soll eine Party dann auch so dröge sein wie die Messe selbst oder was? Was das ist, wenn der Erste, wenn Rami Ismail kommt und sagt, ja, hier wird Alkohol getrunken? Das entspricht aber nicht meiner Richtung. Was ist dann? Oder wenn irgendjemand kommt, der früher Alkohol getrunken hat und das jetzt irgendwie nicht mehr will und sagt, hier ist ja überall Alkohol. Das verletzt mich. Das muss halt absolut ein bisschen heuchlerisch. Ich meine, das Ding wird halt sein, dass bei der nächsten GDC genau dasselbe Event stattfindet, halt nur nicht unter dem offiziellen Namen und halt dann viele weibliche Entwicklerinnen oder wo man weiß, dass es Feministinnen sind, die halt nicht eingeladen werden. Das ist alles, was passieren wird. Die Leute wollen trotzdem feiern gehen und ihren Spaß haben. Im nächsten Absatz, den kann ich einfach mal jetzt zusammenfassen. Warte mal, kannst du gleich vorlesen. Ich wollte noch was zu dem sagen, was sie sagt mit hier, das ist ja für Networking gedacht und so weiter. Nicht unbedingt nur. Also das ist eigentlich, Networking macht dir die ganze Zeit. Und ich glaube nicht, dass du dann bei der Afterparty hingehst und sagst, oh, ich ziehe mir jetzt den Angela Merkel Anzug an und trinke da Sekt hab einen sensible Chuckle und mache leichte Witze mit den Leuten oder so. Ich glaube nicht, dass die da so hingegangen ist. Auch nicht so, wie sie sich da auf dem Foto präsentiert, als professionell. Das ist halt... Das ist eine Party und dann ist auch noch, nichts hält die Leute auf der Party vom Networking ab. Das ist doch eigentlich gerade, hey, hier, wir haben Party, wir haben Spaß, wir lernen uns kennen, wir kriegen mit, dass wir gut miteinander auskommen und dann wahrscheinlich auch gut miteinander arbeiten können. Also das Networking funktioniert da auf einer ganz anderen Ebene. Ja, und das funktioniert ja auch eher auf dem so Klassentreffen mäßig, weil man kennt sich ja. Der eine Vertriebler telefoniert jeden Tag mit dem anderen, aber sehen tun sie sich dann halt nur in Essen auf der Messe, so kenne ich das halt. Ja? Und dann schnackst du mit Leuten, die du vom Telefon kennst oder irgendwas. Aber das ist nicht so ein Networking in dem Sinne, glaube ich, wie sie sich das vorstellt. Sondern eher noch eine Stufe drunter, so ein menschliches Networking einfach. Und sonst halt E-Mails und Telefonnummern austauschen und da haben sie sich alle untereinander kennengelernt und wissen, wer mit wem gut kann und so weiter und dann sind doch alle glücklich. Und ich meine, selbst sich über das Event das Maul zerreißen öffentlich auf Twitter bringt einem ja auch Interviews und Artikel, die einen selber erwähnen und seine persönliche Website erwähnen und das Studio erwähnen, in dem man mitmacht. Also selbst das sich drüber beschweren, ist doch Networking. Also, ich meine... Ja, Zweck. Das ist schon, ja. Also... Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparte von Microsoft, hat sich für das Event kurz darauf offiziell entschuldigt und eine offene E-Mail an die Belegschaft veröffentlicht. Darin schreibt er, wie wir uns als Organisation präsentieren, ist mir persönlich sehr wichtig. Wir wollen eine Xbox-Kultur bilden, intern und extern, in der sich jeder mit Stolz repräsentiert sieht. Das Event war ohne Frage falsch und kann so nicht toleriert werden. Wir klären die Situation intern, aber lasst mich deutlich sein, wie wir uns individuell repräsentieren, wen wir einstellen, mit wem wir Partnerschaften eingehen und wie wir andere behandeln, spiegelt direkt unsere Marke wider und wofür wir stehen. Verhalten wir uns anders und erschaffen wir eine Umgebung, die eine Gruppe ausschließt oder angreift, verdienen wir die Kritik dafür. Gamers are dead, anyone? Naja, doch selbst nach der Einsicht des Veranstalters, einen Fehler gemacht zu haben, sehen weiterhin viele Menschen im Internet die Reaktionen von Feministinnen wie Scheuer als übertrieben an und beleidigen Kritiker auch auf persönliche und verletzende Art. Warum sofort dieser Zusammenhang? Warum wird nicht erstmal gesagt, es gibt Kritik, aber es gibt auch Trolle oder wie auch immer man das nennen oder trennen will. Aber es ist ja, wir selber... versuchen ja oft genug den Dialog zu führen oder haben es versucht in der Gamergate-Frage und haben gesehen, wie wir behandelt werden von solchen Leuten und nämlich sofort dämonisieren und blocken. Also da wird sofort, also dass die, ich meine, es ist, die PC Games hat es hier unter Blogs veröffentlicht und der Autor ist eigentlich für diesen Insert Moin Podcast, jemand, der da irgendwie podcastet. Ich weiß gar nicht, ob das der ist, der auch den Rainer Schauder interviewt hat da. Aber ja, würde ja passen irgendwie zu dem Denk, der da auch wiedergespiegelt wurde, teilweise vom Moderator. Da haben sie es natürlich wieder geschafft. Nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich nicht so eine geile Party. Da wird das bieder. Ja, und vor allem nächstes Jahr verdienen diese Frauen dann nichts. Ja. Ja. Warum? Was soll das? Was haben sie damit geschafft? Sie haben Leute aus ihrem Brot und Lohn rausgemobbt. Warum? Damit sie sich irgendwie auf eine perverse Art besser fühlen können. Das ist so kindisch, echt. Ich meine, das ist ja, die gleichen Sachen gibt es ja im Rennsport. Da werden überall die Grid Girls weggekürzt, weil das ja Sexismus ist. Das ist so traurig. Frauen interessieren sich zu 99% ein Dreck für Rennsport. Ja? Die lachen darüber. Die meisten, die ich kennengelernt habe. Wenn man sagt, man guckt Formel 1, ja, Autos, die im Kreis fahren. Aber dann wird wegen der Sensibilität einer dieser Zuschauergruppe werden Sachen da verändert. Ah, es ist so dumm. Ich verstehe es einfach nicht. Warum kann man den Leuten nicht ihren Spaß gönnen? Das ist ja die Frage, die uns alle schon seit 2 Jahren umtreibt. Nee, und auch dieses, dass sie sich mit den Reaktionen konfrontiert sehen. Aber es wird nicht gesagt, hier, es gibt die und die Kritik. Also, was weiß ich, es wird nicht erwähnt, dass die Stripperin sich davon losgesagt hat, dass sie sich davon losgesagt haben und gesagt haben, hier, was zur Hölle wollt ihr eigentlich? Es wird nicht erwähnt, was guten Kritikpunkte da dran sind. Es wird nur gesagt, ja, es gibt von vielen Menschen Reaktionen und die sind oft persönlich und verletzend. Das rückt das Ganze halt schon wieder vollkommen in eine Ecke und stellt es so dar, als gäbe es dann nicht zwei Seiten. Ja, kein Gegenargument aufkommen lassen und dann nur sagen, dass die Gegenseite unter der Gürtellinie argumentiert. Also auch keine Beweise dafür bringen. Ja. Also hier ist das nur eine Behauptung. Das sind Gamergater, die beleidigen halt. Die unterdrücken Frauen und beleidigen jeden, der in ihre Nähe kommt. Das ist ja, die so. Das ist ja, Gaskammer, die steht in Wikipedia. Ach man. Ja. Damit wir beim nächsten Punkt des Artikels werden, denke ich, oder? Ja, aber auch dieses, die Einsicht des Veranstalters, das ist, guck dir mal an, wie dieses Statement da geschrieben ist. Das ist absolut scheiße. Wir müssen jetzt dazu was sagen. Okay, wir machen das größte Wischi-Waschi-Scheißteil, was wir uns ausdenken können. Zitat, verhalten wir uns anders und erschaffen wir eine Umgebung, die eine Gruppe ausschließt oder angreift, verdienen wir Kritik dafür. Haben sie aber nicht gemacht. Und das haben sie auch nicht zugegeben da, dass sie das gemacht haben. Und gesagt, war vielleicht unangemessen. War vielleicht auch unangemessen. Aber... Ach, fuck. Also ich meine, mit den Machtverhältnissen, also sich auf Twitter öffentlich beschweren und dann kommt der Chef der Xbox-Sparte und tut öffentlich an die Belegschaft, also intern und öffentlich eine E-Mail schreiben, dass es so nicht in Ordnung war. Also... mehr machen kannst schade, du doch eigentlich jemand, nicht mehr haben. Also, weißt, schönes Softwareunternehmen haben sie da. Wäre doch schade, wenn jemand Sexismus draußen dran sprühen würde. Ja, und dann wird das hier auch noch reingeschrieben. Also mehr Macht kannst du doch eigentlich im öffentlichen Diskurs nicht mehr haben. Also ich meine, ich war auf dem SPJ Airplay, was dann mit der Bombendrohung evakuiert wird. Und wenn ich Journalisten, die direkt darüber schreiben, anschreibt und ihnen sagt, dass ich dort war und ich habe Bombendrohungen gehabt, würde von der Polizei evakuiert, dann heißt es, das tut nichts zur Sache und das interessiert uns nicht. Aber wenn man an Twitter schreibt, ja, das finde ich aber blöd, dass das die Party da nicht meine Kragenweite ist, weil die sind zu versaut, dann tut sich der Chef persönlich entschuldigen und alles in Bewegung setzen, dass man auf die Gefühle eingeht, die dann öffentlich gemacht werden. Also dieses, it's a man's world und wir werden unterdrückt, das ist doch der letzte Schwachsinn, den man eigentlich sagen kann. Also sorry, das ist keine Ahnung. Ich werde ignoriert, wenn ich sage, ich kriege Bombendrohungen und aber Feministinnen sagen das und kommt direkt in die Medien. Also keine Ahnung. Und vor allem bei den Feministinnen sind die Bombendrohungen nicht belegt und kam nicht die Polizei und so weiter, sondern, oh ja, es ist passiert, ich musste meine Wohnung wechseln und in Wirklichkeit war sie irgendwie nur 3 Monate auf Europaurlaub und so kam. Das halt, es stinkt von vorne bis hinten. Ja, das ist ein richtiger Media-Bias und ganz ehrlich, liebe PC Games und lieber Herr Manuel Fritsch und Benedikt Plas Flassenkämpfer, was ihr da macht, das ist positiver Sexismus. ihr tut so stark drauf eingehen, dass ich annehmen kann, dass das einfach nur auf der Gegenseite vom Sexismus ist, weil ihr tut es nicht ernsthaft behandeln. Also ihr schreibt nur positiv darüber. Wenn ihr der Sache wirklich Gutes tun wollen würdet, dem Geschlechterkampf, dann würdet ihr der Sache ein Stück weit kritischer gegenüberstellen. Aber ihr macht nur einen Lippenservice, damit man selber auf der moralischen Erhabenheitswelle rumsurfen kann. Das ist das Ego-Masturbation, wortwörtlich, damit man der bessere Mensch sein kann, weil ja die anderen Kommentare unter der Gürtellinie sind. Das Wort hat der Abgeordnete Magnus. Das Todebakel. Das Todebakel, wie aus einer sachlichen Anregung eine Farce wird. Ähnlich unüberlegt und völlig voreilig verurteilend fielen auch die Reaktionen im Fall einer vor kurzem veränderten Siegerpose in Overwatch aus. Die Diskussion um die Anpassung des weiblichen Charakters Tracer in Blizzards neuen Team-Shooter begann mit einem ausführlichen Feedback-Posting des Users Phipps. Dieser behauptete, dass die Siegerpose over the shoulder nicht zum Wesen und der Charakterisierung der sehr quirligen, sportlichen, weiblichen Figur passen würde. Die Pose, in der man Tracer von hinten stehend mit einem Blick über die Schulter sieht, würde vor allem durch den sehr offensichtlich gelenkten Fokus auf das Gesäß der jungen Dame auffallen und sei damit unnötig sexistisch. Der Foreneintrag erklärt: Aus Marketing-Sicht ist Tracer so etwas wie das Maskottchen und der Star des Spiels. Sie ist eine großartige Heldin. Wenn man sich anschaut, wie sie im Trailer, sonstigen Werbematerial und im Spiel dargestellt wird, fällt auf, sie ist schnell, etwas durchgeknallt, aber immer höflich und insgesamt eine zuvorkommende und freundliche Person. Ihr ganzer Körper scheint aus purer Energie zu bestehen. Daher frage ich mich, was diese sexy Pose mit den ansonsten gezeigten Charakterisierungen zu tun hat. Diese Haltung ist weder spaßig noch albern und sagt auch nicht, ich bin eine unglaublich schnelle, effiziente Elite-Killerin. Diese Pose reduziert Tracer auf ein weiteres langweiliges Sexsymbol. Der User merkt im selben Kommentar an, dass er an der quasi fast identischen Pose bei der Heldin Widowmaker dagegen nichts zu beanstanden habe. Bei Widowmaker handelt es sich um eine ihre Sexualität bewusst einsetzende französische Femme Fatale-Figur. Die Blicke mit der Haltung auf ihren Hintern zu lenken, sei also absolut stimmig mit der Darstellung und Zeichnung ihres Charakters, da es zu ihrem Wesen passe, mit ihren körperlichen Reizen zu kokettieren. Game Director Jeff Kaplan nahm sich der sachlichen Kritik an und entschloss sich nach Absprache mit seinem Team, die Pose von Tracer schlussendlich zu überarbeiten. Die neue Ausgestaltung, die kurz darauf präsentiert wurde, hat deutlich mehr Energie und zieht den Blick des Betrachters nicht mehr primär auf den Po, sondern unterstreicht vor allem die Verspieltheit und Energie des Charakters. Interessanterweise, ohne dabei nun komplett asexuell zu wirken. Als Vorlage zur neuen Pose diente den Designern sogar ein Pin-Up-Poster aus den 50er Jahren. Ja, die neue, ne? Das ist die neue Pose, glaube ich. Wo man überhaupt nicht den Peach-Arsch sieht, ne? Nein, sieht man nicht, nein. Looking at the beaches. Also ich sehe so einen riesigen Unterschied zwischen dem Arsch, ne? Total. Ja, also. Und warum ist es wohl eine Pin-Up-Pose, ne? Nee, aber das, was mich am meisten bei der Sache nervt, ist halt, dass wieder gesagt wird, Widowmaker auch diese Pose hat und zwei, drei männliche Charaktere auch. Warum darf man eigentlich französische Femme Fatales stereotypisieren? Ja, weil die weiß sind? Oder? Goalpost moving, jetzt plötzlich darf man es, wenn die nächste Feministin sagt, nee, darf man nicht, dann darf man es nicht mehr. Also eine sachliche Kritik zu Tracer wäre gewesen, dass wenn sie ihren Charge hat, mit dem sie vorankommt, dass sie nicht dreimal chargen sollte, sondern zweimal und vielleicht ein bisschen mehr HP bräuchte. Weil wenn man mit ihren Knarren schießt, dann verzieht man jedes Mal und sobald man vom Gegner getargetet wird, ist man halt schon tot. Und für Leute, die das Spiel neu spielen, ist es einfach sehr schwer, so genau zu zielen. Tracer ist kein leichter Charakter. Das wäre eine sachliche Kritik. Das andere, sie auf ihr Aussehen zu beschränken, ist das, was Leute machen, die sich das Maul zerreißen, wenn andere Menschen Spaß haben. Jeder, der das Spiel spielt, tut eigentlich überhaupt keinen Wert auf die Pose. setzen, weil wenn man das Spiel spielt, was ultra hektisch ist, ist man in der Zwischensequenz, wenn man aufs nächste Game wartet, eigentlich ein Stück weit erschöpft und freut sich einfach nur, wenn man kurz ausruhen kann, bis das hektische Spiel weitergeht. Und es macht dann auch den Unterschied zwischen Menschen, die nicht wirklich viel mit Videospielen zu tun haben, so irgendwie Kulturkritiker und Gamern aus. Und wenn die PC Games mehr solche Artikel schreiben wird, dann werden irgendwann keine Gamer mehr die Seite aufsuchen. Ja. Ja, es ist auch einfach, die Pose ist nicht sexualisiert, die alte. Die wird sexualisiert von den Leuten, die halt sagen, oh, Bot, ja, jetzt ist das also, ja, also das ist einfach nur, die steht da und guckt über die Schulter. Was ist daran bitte sexualisiert? Der Arsch im Mittelpunkt. Was soll man denn machen? Ihre Beine durch den Boden absenken, damit er unten ist? Sie bräuchte eine Burka, damit sie wie eine Britin aus London aussieht, oder was? Also, das finde ich immer interessant. Da gibt es ja Studien, wo die Augen hingehen bei sowas. Mhm. Und wo die Augen vor allem, wo sie verweilen. Und das ist überraschenderweise bei so Posen auch, verweilen die extrem lange und am meisten eigentlich auf dem Gesicht. Ja. Und ja klar, der Blick geht auf den Arsch, der Blick geht auf die Beine und so weiter. Der Blick geht auf Dauer überhelle, aber die meiste Zeit geht man zum Gesicht, weil es ist ein verdammter Mensch. Es gibt aber auch im realen Leben auch überhaupt keine Frauen, die irgendwie, weil sie es können, knallenge Hosen anziehen oder so. Ja. Ne, gibt's nicht. Und die tun das auch nicht, damit da jemand hinguckt. Ich bin mir ganz sicher. Ja, der männliche Ninja-Charakter Genji trägt auch hautenge Klamotten. Na gut, er ist eine Art Cyborg, aber trotzdem. Da gibt es auch schon Memes ohne Ende, dass der einen geilen Arsch hat. Und was ich auch geil finde... Wahrscheinlich kriegt er noch einen Umhang von Wangtech, der seinen Arsch verbirgt. Aber was ich ja noch geiler finde, ich mit... Ja, bei Widowmaker ist das okay, weil die ist sich ihrer Sexualität bewusst... Leute, was Tracer ist los? Ist ein Kind oder was? Und, ja, Tracer ist ein Kind oder was? Ne? Die ist sich ihrer Sexualität nicht bewusst oder was? Leute, das ist doch wieder so ein bisschen dieses Stereotyp. Ah, die Femme Fatale, dass sich ihrer Sexualität bewusst sein. Aber das Mauerblümchen, so der Tomboy, darf das nicht oder was? Ja. Was ist das für ein Quatsch? Wer macht denn hier wieder irgendwelche Gräben auf? Ja, und wer spielt denn mit den Stereotypen hier gerade? Je nachdem, wie es ihm gerade passt. Und ich meine einfach, wenn man sich die ganzen Charts anguckt, also mehr verschiedene Körperfiguren kannst du doch schon fast nicht mehr hinbekommen. Also ich. Ja, es geht doch nicht ums. Das ist ja der große Vorwurf, es geht nicht um die Diversifizierung wirklich, sondern es geht darum, gewisse Sachen auszumerzen. Ne? Und dann haben wir irgendwann halt nur noch normalfigurige Spielfiguren. Oder halt beige Würfel. Je nachdem, was weniger offensive ist. Beige Würfe fände ich gut. Aber das war so eine bekloppte... Und vor allem, was er nicht erwähnt, ist, dass diese Pin-Up-Pose im Prinzip so die Entschuldigung an die Fans war, als Blizzard gemerkt hat, Moment, was soll haben wir da eigentlich gemacht? weil es ja einen riesen Backlash gab von den Leuten, die gesagt haben, was zur Hölle, ändert er jetzt das ganze Spiel nur, weil irgendein Vollidiot einen Blogpost schreibt? Oder irgendein Post im Forum und der vollkommen alleinstehend mit dieser Meinung ist. Und dann haben sie halt eine Pin-Up-Pose gebracht und plötzlich waren alle Leute well played, Blizzard. Ja, das wird natürlich im Artikel nicht erwähnt, weil es gerade nicht wirklich zum Narrativ passt. Ne? Weil im Artikel ist ja, Microsoft hat sich entschuldigt und Blizzard hat sich auch entschuldigt und die haben es besser gemacht. Wir steuern alle. Also wenn wir was machen, dann ändern die was zum Guten. Also, Kaplan begründet die Entscheidung, also die Pose zu ändern, im Forum mit den Worten, wir machen sicherlich nicht alles, um unsere kreative Vision von Overwatch aufzugeben und wir werden nicht etwas entfernen, nur weil jemand vielleicht ein Problem damit hat. Es ist nicht unser Ziel, die Welt und die vielfältige Auswahl an Helden zu verwässern oder zu homogenisieren. Wir haben so viel von unseren Herzen und Seelen in das Spiel gesteckt, dass es uns zerreißen würde, wenn wir es einfach machen würden. Wir verstehen, dass unsere Entscheidung nicht jedem gefällt. Das ist okay. Dafür sind solche öffentlichen Tests gedacht. Es war aus unserer Sicht die richtige Entscheidung und wir denken, dass das Spiel noch genauso unterhaltsam sein wird, wenn ihr es das nächste Mal spielt. Was ist passiert? Ein User postet eine konstruktive und unaufgeregte Kritik. Das Team nimmt diese an, entscheidet intern und verändert dann aus freien Stücken und mit der gewonnenen Überzeugung eine Kleinigkeit des Charakters. Man könnte fast glauben, dass genau dafür öffentliche Betas organisiert und durchgeführt werden. In Bezug auf Game- und Level-Design-Anpassungen passiert dieser Austausch zwischen Spielern und Testern und Entwicklern in der Regel ständig, ohne dass dort besonders großes Aufsehen erregt wird. Nicht in diesem Fall. Die anschließende Diskussion über die neue und veränderte Pose von Tracer geriet plötzlich zur Farce. Viele Diskussionsteilnehmer ignorierten die Tatsache, dass der Verfasser des Ursprungskommentars die Pose nur für diesen speziellen Charakter als untypisch empfand und nicht im geringsten eine Entsexualisierung oder gar eine Zensur forderte. Doch in Foren, auf YouTube und in den sozialen Medien wurden ihm und Befürwortern der Änderung plötzlich vorgeworfen, prüde zu sein und Blizzards kreative Freiheit einschränken zu wollen. Demnächst beschwert sich auch noch jemand, dass ihr Gesicht und die Haare zu sehen sind und die Augen ein erotisches Verlangen ausdrücken. Könnte man für solche nicht eine Burka-DLC einführen? Schrieb etwa ein User in den Kommentaren zur News auf einer deutschen Gaming-Website und erhielt dafür 123 positive und nur 7 negative Bewertungen von Mitlesenden. Die Diskussion ging wieder einmal völlig am Thema vorbei und zeigte ein grundlegendes Problem. Allein die Kritik und das Aufzeigen von Sexismus in Spielen und der Branche wird oft verwechselt mit dem angeblichen Wunsch, Sexualität und Erotik in Spielen unterdrücken zu wollen. Blizzard wird nun vorgeworfen, von den seit Gamergate oft in negativer Konnotation Social Justice Warrior beschimpften Kritikern eingeknickt zu sein. Okay, Social Justice Warriors gibt's, also den Begriff gibt's seit den 90ern, also mal wieder Gamergate-Zeitmaschine. Ja, aber das sind wir ja gewöhnt, da hätte ich jetzt gar nicht mehr alles. Ja, ich wäre eigentlich schon zu dumm mit deutschen Medien. Die Journalisten sind halt ungebildet und wissen nicht, wie Google funktioniert, muss man sie mit abfinden. Hm. Naja, aber das, Moment mal hier, ne? Es geht nicht um eine Entsexualisierung, aber der User hat geschrieben, ah, diese Pose passt nicht wirklich, weil zu sexy. Was? Ja, aber nur die Pose. Ich meine, anscheinend hat er einen starken Fetisch für den Charakter. Ja? Und das hat dann nicht gepasst. Ja? Für seinen Fetisch. Und die neue Pose passt halt besser. Keine Ahnung. Aber auch wieder, ist es schon wieder dieses, oh, es geht an der, die Diskussion ging völlig am Thema vorbei. Ja. Leute, ihr seid nicht die Leute, die entscheiden, was das Thema einer Diskussion ist und vor allem einer kontroversen Diskussion, wo viele Faktoren mit reinkommen, wie artistische Freiheit und freie Meinungsäußerung und Zensur von solchen Sachen. Was man jetzt vor allem vom Hintergrund von Hashtag Torrential Downpour, den Leuten, die sich unglaublich darüber aufregen, wie sehr japanische Spiele in der europäischen oder in der westlichen Lokalisation in Anführungszeichen verändert werden, wo die Charaktere halt plötzlich vollkommen andere Outfits haben, wo die Frauen vollkommen entsexualisiert werden und teilweise die Bauchlinien unten an der Hüfte entfernt werden aus irgendeinem Grund, weil die wohl zu sexy sind, wo das Plot verändert wird, wo die Charaktere verändert werden, weil das passt ja nicht für unsere Kultur und so weiter. Also, ja, ihr könnt das gerne alles ignorieren bei PC Games, aber ihr entscheidet nicht, was das Thema ist. Es gibt einige Themen. Ich reiche das Wort an den Nächsten. Ja, 123 positive und nur 7 negative Bewertungen von Mitlesern. Muss ich noch irgendwas sagen, PC Games? Ich kann gerne auch nochmal den Herrn, wie hieß er noch? Holgersson oder so von dem dänischen Fernsehen da zitieren, der euch das eigentlich schon vorgepredigt hat. Ab und zu mal drüber nachdenken, ob man selbst vielleicht eine Brille aufhat oder Scheuklappen vielleicht im schlimmsten Fall und ob man überhaupt nicht in der Lage ist, ein Thema neutral zu behandeln. Ja? Weil wenn hier offensichtlich 123 Leute gegen 7 stehen, kann es doch sein, dass die 123 vielleicht einfach einen gesunden Menschenverstand haben und die 7 die gleichen Scheuklappen aufhaben wie ihr. Denkt doch mal darüber wenigstens nach. Hallo? Markus, das verstehst du nicht. Weißt du, das ist wie ein Berg zum Moral High Ground. Und auf den Hang passen viel mehr Leute als auf die Spitze. Und PC Games steht natürlich auf der Spitze. Wir hören dich, Old Gamer. Okay, gut. Ich habe nicht viel Zeit. Ich wollte nur mal kurz reinkommen, um zu sagen, der Manuel Fritsch, der Der einer der Autoren des Artikels ist übrigens Moderator und Aufnahmeleiter bei Insert Moin. Hatte ich auch schon gesagt. Hatte ihr schon? Okay, alles klar, gut. Ja. Und ich sehe auch gerade, der wohnt ganz bei mir in der Nähe. Willst du mal Eier an seine Haustür schmeißen? Nein, natürlich nicht. Ein brennendes GG-Hashtag. Ja, vielleicht kommt mal irgendwie ein Gespräch zustande oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich frage mich echt, wie er sich diese Scheiße da zurecht erfunden hat. Das ist ja wirklich, das ist der absolute Schlag gegen was in Deutschland an Gamergate existiert. Und natürlich ist es wieder dieses Aufwärmen uralter, weißt du, vermuteter Probleme, uralter Themen, ja, also hier diese Tracer-Debatte ist ja auch schon wieder ein paar Wochen alt und das mit den Boof-Babes, das, glaube ich, geisterte immer wieder mal so durch die Medien, ja, und das ist halt eben wirklich ganz, also ich habe das jetzt kurz mal durchgelesen, ne? Nicht alles, weil es ein langer Artikel, aber mir kommt es halt eben auch so vor, als hätte der wirklich die Scheuklappen aufgehabt und sich gedacht, so wie verwusste ich das alles in einen Artikel, damit ich nachher sagen kann, das ist alles sexistisch und das ist das große Problem in der IT und in der Medienbranche generell, weißt du? Ich meine, da wird halt auch der interne Konflikt von den Feministinnen wiedergespiegelt, wo sie sich nicht entscheiden können, ob sie sex-positive oder sex-negative sind. Also der Artikel geht schon so weit auf das Lager ein, dass man die interne Logik, die nicht vorhanden ist bei dem Thema, bei den Feministinnen, wo sie sich selber immer streiten, im Artikel so wiedergibt, wo man sich echt an den Kopf langen kann. Wenn man das auch noch unreflektiert einfach so rausrotzt als Artikel. Also sorry, ich alles dafür, dass auch deren Narrativ erzählt wird, aber hinterfragt das doch dann auch noch vielleicht kritisch. Vor allem bestes Beispiel, das Bild, was man gerade sieht da. Von Bayonetta mit der Unterschrift starke Frau und obendrein sexy. Die Hexe Bayonetta aus Nintendos gleichnamiger Actionspielreihe. Könnt ihr euch noch erinnern, wie als Bayonetta 2 rausgekommen ist, die Feministinnen gekotzt haben, dass das ein Fighting Fuck-Toy ist und dass Male Gaze und dass sie objektifiziert ist und dass sie nur dafür da ist, dass Männer sich daran aufgeilen und dass sie vollkommen ignoriert haben, dass sie eine total, also wurde mir gesagt, ich habe selbst nicht gespielt, ich weiß nicht, ob es einer von euch gespielt hat, dass sie wohl eine total reiche Hintergrundgeschichte hat, dass das alles zum Charakter gehört und dass obendrein die Charakterdesignerin eine Frau ist. Ja, aber eine Sache zu diesem ist wie mit dem Controller, der heißt auch Controller, weil Menschen, Männer so gerne, ne, Frauen kontrollieren. Das war ja, das auch im Realismus. Eine Frage dann noch, habt ihr diesen Benedict Plus Flessenkämper, der da auch mitgeschrieben hat, habt ihr den auch kurz erwähnt? Nein, ich habe nur gesagt, dass er eine Medienagentur hat praktisch. Aber nee, nicht ganz. Er ist ein Kollege von Dominik Schott von Games Pilot. Da. Er hat auch einen eigenen. Da führt das alles zurück zu Games Pilot. Ja. Ja, Games Pilot scheint doch irgendwie so eine Seuche zu sein. Ja, hier zum Beispiel, ich gebe euch mal gerade den Link. Also der hat da auch im Februar 2014 dieses Archäologie und Videospiele besprochen hier, da schreibt er spannendes neues YouTube-Projekt. Ne, also das ist wieder so, es kommt alles aus einer bestimmten Richtung. Ne? Also nur, er bespricht das Videoprojekt seines Freundes. Ja, aber er hat ja geschrieben, Kollege Dominik Schott, also mir reicht es als Disclaimer. Was wollte ich jetzt gerade nochmal sagen? Ja, also man sieht also, aus welcher Ecke das kommt und ich weiß nicht, ob man dem jetzt so viel mehr Wert beimessen müsste. Ich meine, es ist leider jetzt auf PC Games veröffentlicht worden, aber bei den Personen, was erwartet man da anderes, ne? Ja, aber ich finde es einfach unverschämt, nach knapp 2 Jahren die gleiche Kacke rauszurotzen wie die Gamers' Dead-Artikel ohne die Spitzen, ohne die totalen Spitzen da drin. Aber im Endeffekt sind es Talking Points, die auch in den Gamers' Dead-Artikeln drin waren. Und das geht mir auf den Sack, dass eine PC Games so eine Scheiße unreflektiert abdruckt. Ja, die können sich einfach nicht weiterentwickeln. Die haben noch ein bisschen Reichweite und dann machen sie so einen Mist. Und ich möchte auch nochmal zu, das habe ich Ihnen auch vorhin als erstes getweetet, die haben jahrelang Kohle mit der PC-Action gemacht. Und ich sag dir, wenn du so eine PC-Action in so einen Raum, in so einen Safe Space reinwirfst und die Leute blättern da drin, die sind alle tot am Ende. Die sind alle totgetriggert, weil da sind haufenweise Witze über Schwule drin, Witze über Frauen drin, Witze über Ausländer drin. Das, Und das ist der gleiche Verlag, der sich jetzt hier hinstellt und sich das hier Feigenblatt vor den Sack hält und so tut, als wären sie irgendwie nie irgendwie in der Nähe auch nur von sowas gewesen. Das mit Bayonetta geht mich persönlich an, weil ihr erinnert euch doch noch an den Kerl, der uns damals alle, der vier oder so von uns zu Gamergate interviewt hat, vom ersten, ich weiß nicht, wie der hieß. Slapmeier. Auf jeden Fall, weil der fing auch so an mit, oh, Bayonetta, das ist ja total sexistisch, und dann habe ich dem das erklärt, was so die Argumente sind, warum das totaler Quatsch ist, und dann hat er das, ohne das auf mich zurückzuführen, im Artikel einfach so geschrieben, so mit, oh, das ist ja ein positives Beispiel, und so getan, als hätte das mit Gamergate überhaupt nichts zu tun, das würde ja unabhängig und das Argument wäre, was weiß ich, als wäre ihm das selbst aus dem Hirn gekullert. Ja, sein Input, sein qualifizierter König der Nerds Input. Ich wollte mich eigentlich auch schon wieder verabschieden. Ihr wisst ja, ich habe nicht viel Zeit und ja, viel Spaß noch hier, ne? Also dann bis Sonntag wahrscheinlich. Okay. Ja, mach's gut. Ciao, Old Right Gamer. Ja, genau. Die Message ist angekommen, hält sich für was Besseres. Ja, hallo erstmal. Hallo Chris. Das war jetzt auch dieser Artikel, den ich vorhin rumgeschickt hatte, ne? Weil ich habe den nämlich gar nicht gelesen. Ich habe nur gesehen, PC Games, Sexismus, Spielebranche und so weiter. Ja, ein paar Leute von uns haben ihn gelesen und ziemlich vielen ist die Jungs waren geflogen, ja. Ja, wollt ihr mich mal ganz schnell einblenden, weil dann zeige ich euch mal, wo ich den her hatte, wer mir den in die Timeline gespült hat. Okay, gerne. Das könnte sich nur um Stunden handeln. Es waren nämlich diese Herrschaften hier, die Fraktion der Piratenpartei im Landtag NRW. Die haben mir das übergeschickt. Die waren da der Meinung, dass das unbedingt Leute interessiert. Also, falls hier noch jemand irgendwie der Meinung ist, er müsste die Piratenpartei wählen. Ja, die ideologische Indoktrinierung der Jugend, damit sie dann gleich zum Piraten rennen können und da dann wählen. Früher war es mal mit Videospielen so, dass ein Linker und ein Konservativer miteinander zocken können und heute müssen wir uns hier über so einen Dreck beschweren. Ohne Spaß. Das ist so schlecht. Ja. Ich hatte ja, also als ich damals diesen Beitrag für die Ruhrbarone geschrieben hatte, da hat sich auch einer von diesen Idioten, dieser Daniel Schwert heißt der, das ist auch so ein richtig heftiger SJW-Heini, aus der Fraktion, und der hat damals den Bartoschek angemeckert von wegen so, ja, wie kannst du es wagen, irgendwie so einen Beitrag da irgendwie zu lassen, und der hat dann irgendwie zurückgeschrieben so, ja, willst du eine Gegendarstellung schreiben? Und der nur so, da habe ich Besseres zu tun. Das übliche Argument. Also ausgesetzt und sich einen runterholen. Einer Zeit zu tun. Ich habe dir jetzt in deinen Vorgarten gekackt, aber ich habe Besseres zu tun, als mich darüber mit dir zu streiten. Zieleien mich doch nicht hier. Ich habe Besseres zu tun, als mir Argumente zu überlegen. Die Piraten. Naja, okay. Ihr könnt mich wieder. Aber die werden ja immer unkontaminierter, seit die ihre Altlasten zu der Linken entsorgen, habe ich gesehen. Ja, also ich bin mal gespannt. Im Moment hat ja diese Fraktion noch Fraktionsstatus. Und also das war sowieso damals so geil mit der NRW-Fraktion. Also die heißen ja nicht umsonst 20 Piraten, weil das waren ja schon ziemlich viele, die sie da den Sprung geschafft hatten. Und der erste, es hat glaube ich eine Woche gedauert oder so, da ist der erste aus der Fraktion ausgestiegen und zur CDU gewechselt mit der Bemerkung, das sind alles Marxisten oder sowas, da hat er irgendwie damals gesagt, so. Diese Marxisten, da kann ich nicht bleiben. Und ich habe mich damals schon gewundert, ich dachte so, meine Güte, was ist denn da los? Und als ich dann von diesen beiden Schwertypen da erfahren habe, da war mir alles klar. Der Typ ist echt so durch. Und der heißt, was denn nochmal? Ja, ist egal. Aber auf jeden Fall, mit dem, den habe ich schon ein paar Mal irgendwie da gemerkt. Er hat auch eine ganze Zeit lang, war das mal so richtig en vogue, die ganzen Leute hier, Witzerek und so auch, hatten irgendwie Profilbilder, wo sie so so Kopfhörer aufhaben, so nach dem Motto, hier, ich höre Musik irgendwie, und das hat mich dann alles ein bisschen erinnert an so nichts hören, nichts sehen, meistens so mit geschlossenen Augen und Kopfhörer auf, weißt du, so komplette Welt abgeschottet, und das hatten eine Zeit lang alle irgendwie als ihr Profilbild, und da habe ich schon gedacht, das ist so einer, meine Güte. Von der Fraktion. Ja, die 20 Piraten. Aber na gut, Markus, wie auch immer. Markus. Ich bin jetzt irgendwie auf Magnus gekommen. Hey, der nächste Absatz ist da geht es um die nächste Ideologin, die sie sich geladen haben. Mach ja, liest du doch mal vor. Ich bin schon ganz trockenen Mund. Okay, gerne. Ich habe mir gerade extra was zu trinken geholt, insofern ich bin versorgt. Unterrepräsentierte Menschen fordern ihren Platz im, Zitat, Boys Club ein. Nina Kiel ist Illustratorin, Buchautorin von Gender in Games und Spielejournalistin, die auf dem Indie-Blog superlevel.de regelmäßig eine Sexkolumne namens, Zitat, oder sagt man da nicht, oder? Random Encounters veröffentlicht. Im Gespräch fragten wir sie, woher diese oft undifferenzierte Abwehrhaltung der Spieler kommen mag, wenn es um das Thema Sexismus geht. Sie sagte, dafür gibt es verschiedene Gründe. Zunächst steht der kritische Diskurs um Sexismus und generell die politische Dimension von Spielen der bequemen Annahme entgegen, dass das Medium lediglich der Unterhaltung diene und Spiele doch nur Spiele seien. Viele Konsumenten scheint es extrem schwer zu fallen, kritische Reflexionen und Unterhaltung zu trennen und zu verstehen, dass man etwas durchaus genießen kann, und auch wenn es in manchen Belangen kritikwürdig ist. Damit verknüpft ist auch die irrationale Angst, dass etwa die Feministen das Medium kapern und es in ihrem Sinne umgestalten wollen. Der traditionelle Spielerschaft also ihr geliebtes Spielzeug wegnehmen wollen. Soll ich die nächsten zwei direkt aufmachen? Die Absätze? Ich suche gerade mal was raus, weil die Frau ist uns nämlich auch schon bekannt. Ah, okay. Das ist eine Dame, die... Ah, wie hieß denn das mal? Ich glaube, Fluter oder so ähnlich. Ah ja, genau. Der Stürmer? Der Stürmer, ja. Stürmer von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Geile bei der Dame ist, die schreibt für die Bundeszentrale für politische Bildung irgendwelche Sachen. Das habe ich jetzt hier, müsst ihr mich nochmal einblenden. Okay. Bei wem zwitschern denn da die Vögel im Hintergrund? Das ist bei mir, sorry, ich muss gerade die Fenster aufmachen. Halb so wild. Den Weg freiballern, das war die Dame hier damals, wo ich hier wo irgendwer geschrieben hat, so, ja, die beschreibt, worum es bei Gamergate geht, bei ihrem Talk hier und da, und ich dann so gesagt habe, so, ja, dann da kann ja nichts bei rumkommen. Und da hat sie sich ja irgendwie bei mir gemeldet und meinte so, ja, wie kommen sie denn darauf? Und da hat sie mir die ganze Zeit irgendwelche dummen Fragen gestellt und meine nie beantwortet, so in typischer Art und Weise. Weil ich sind dann immer auch so schwerstfreundlich. Na, also zum einen hier, es ist auch so reine Talking-Point-Sammlung, das habe ich auch gemeint, so das übliche Zeug, ne, hier mit es müssen halt alle Gamergate hier erwähnt werden natürlich und dann irgendwie gesagt werden, so ja, wir haben eine Entwicklung durchgemacht und dann hier irgendwie Life is Strange und irgendwelche die positiven Beispiele und das ganze Zeug, ne? Also auch so ein Artikel, den wir mittlerweile auch schreiben könnten, weil wir diesen ganzen Kram ja schon in- und auswendig kennen. Ja. Und außerdem finde ich es halt auch sehr bemerkenswert, dass man sich so jemanden einlädt und den hier schreiben lässt für die Bundeszentrale für politische Bildung, die selber Spieleentwicklerin ist. Ne? Das ist ja eigentlich fast so, als würde jetzt jemand von Coca-Cola für die Bundeszentrale für politische Bildung einen Artikel schreiben über Pepsi ist moralisch verwerflich und muss sich ändern, muss mehr so werden wie Cola. So ist das ja quasi. Ja, das ist richtig so. Das muss so sein. Das haben Experten bestätigt. Ja, genau. Das ist politische Bildung, ist das, Leute. Ne? Das ist nicht irgendwelcher Quatsch, irgendein ideologischer Bullshit. Nee. Ist überhaupt kein ideologischer Bullshit von der Frau, die das Buch Gender in Games geschrieben hat. Ja, genau. Das war auch so ein Ding, wo ich ihr dann das da verlinkt hatte, ihre eigene Werbung für diesen, an der Uni Göttingen war dieser Talk. Ne? Die ist uns ja auch schon bekannt als ganz besonders SJW-mäßige Universität. Und ich dachte so, naja, bei einem Namen wie Gender in Games, da weiß ich ganz genau, dass da über Gamergate nichts Vernünftiges rüberkommen kann. Weil schließlich geht es da ja nicht um Journalismus. Ach, du bist doch nur ein alter Hater, Robert. Die nächsten zwei Absätze lesen, dann sind wir mit der thematisch durch und können die mal ganz abhandeln oder auch was im Artikel steht. Okay. Kiel zufolge scheint auch nicht zuletzt schlicht die Aufgabe von Privilegien vielen männlichen Spielern die Aufgabe von Privilegien, vielen männlichen Spielern sauer aufzustoßen. Videospiele und die dazugehörige Szene hätten lange als männliches Terrain gegolten. Nun forderten stets in der Szene präsente, aber lange unterrepräsentierte Menschen einen Platz in diesem ehemaligen Boys Club ein. Damit verbunden seien einige Zugeständnisse, die die ursprüngliche Zielgruppe bis dato nie machen musste. Privilegien aufzugeben ist ein schmerzhafter Prozess, ergänzte Kiel, weil damit ein Verlust von Macht und Sicherheit einhergeht und sich schnell das Gefühl einstellen kann, dass man selbst in eine Minderheitsrolle gedrängt wird. Dabei ist das gar nicht der Fall. Es sei entscheidend, so Nina Kiel, auf die Frage, wie man selbst Sexismus in Spielen begegnen sollte, dass man sich der problematischen Aspekte in einem Spiel überhaupt bewusst ist und eine diesbezügliche kritische Haltung zumindest anerkennt. Dieses Bewusstsein allerdings muss dem Genuss eines Spiels keinesfalls entgegenstehen. Es sei grundsätzlich völlig okay und vor allem auch möglich, etwas sexistische Inhalte als unterhaltsam zu empfinden. Hier scheint sehr oft noch ein generelles Missverständnis zu bestehen, das die zum Teil heftigen Reaktionen auf den feministischen Diskurs erklären könnte. Es geht nicht darum, solche Inhalte grundsätzlich aus dem Medium zu verbannen und ihre Konsumenten als Sexisten zu brandmarken, sondern darum, für die womöglich damit verknüpften Probleme zu sensibilisieren und mehr Alternativen zu schaffen, führte Kiel aus. Gut, ich möchte das erste Wort, Kiel, es ist Scheißstadt. Gut. Das Ding ist halt, was er dort schreibt, stimmt halt wortwörtlich nicht. Es gibt doch immer wieder Feministinnen, die dann genau auf solche Artikel verlinken und dann zu Spielfirmen gehen und sagen, tut bitte das oder jenes entfernen. Also, ja, oder Dead or Alive, was hier wegen diesem Klima von Sexismus ist böse im Westen nicht lokalisiert wurde. Oder oder Australien, wo aus den Target-Märkten GTA rausgenommen wurde auf öffentliche Anfrage, weil es angeblich so gewalttätig gegen Frauen ist, was total gelogen war. Ja, also im Prinzip widerspricht sie sich ja auch schon selber da. Weil wenn das wirklich so wäre, dass das alles überhaupt gar keinen Unterschied macht und so, was soll denn dann dieser Bullshit von wegen Privilegien aufgeben und so ein Quatsch? Ja, die können ja gerne aber auch nicht erklären, inwiefern sich überhaupt irgendwie was ändern muss oder dass das nicht überhaupt generell jeder losgehen kann und sich die Spiele kaufen kann, die ihn interessieren und die anderen Spiele halt eben sich sparen kann. Wo ist das verdammte Problem? Also ich meine, die Kiel, die kommt für mich so rüber wie ein Neonazi, der sagt, nein, das hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Ich bin nur kritisch gegenüber Zionisten. Ja. Also so kommt mir das rüber. Also, aber 100 pro. Also, ich meine, ihr ist das Thema nicht so wichtig und sie will das Medium auch konsumieren. Deswegen schreibt sie ein Buch darüber, was voll mit Buzzwords ist. Also sorry. Ja. Das... Ja, es ist faktisch belegt, dass das Bullshit ist, was sie sagt. Also eben mit dem Beispiel, die wir genannt haben. Das ist Lügen und das, was sie sagt, ist 1:1 Anita Sarkeesian Medienwissenschaften ja. Talking Points. Ja, inklusive dieser Scheiß von wegen, ja, man kann es ja mögen, aber trotzdem kritisch hinterfragen. Genau, das ist 1:1 und das zeigt, dass sie echt ihre geistige Leistung war, den Kram zu übersetzen, den Anita hier vorgekaut hat. Ja. Die Erste zu sein, die das auf Deutsch gemacht hat. Und da möchte ich einfach mal widersprechen. Wenn ein Spiel wirklich sexistisch ist und das ganze Spiel den Tenor hat, Frauen sind scheiße, dann werde ich das nicht genießen. Ich würde auch ein Spiel nicht genießen, in dem Frauen irgendwie halt so... wenn es nicht zum Thema passt, 50s-mäßig alle irgendwie nur machen, was ihre Männer sagen. Oder ich habe solche Fantasien nicht irgendwie. Da wird einem auch was angedichtet. Oder wenn die Moral vom Spiel ist, Rassen müssen getrennt werden und Schwarze gehören getötet und Juden gehören in die Gaskammer, dann werde ich dieses Spiel nicht genießen. Das ist einfach so. Da kann sie noch so sehr kommen mit, die kann man ja trotzdem genießen. Nee, Bullshit. Wenn das wirklich so ist, dann genießt man die nicht, weil es widerlich ist. Aber es ist nicht so. Ja, wenn das so problematisch wäre, dann kann man die auch nicht genießen. Ja, eben. Ja, aber ist dann nicht, also zu Ende gedacht, nehmen wir mal als Beispiel Slapstick-Komik. Die ist zutiefst widerlich, weil da wird ständig schwächeren Menschen Leid zugefügt. Ja? Es werden Leute verletzt, es werden Leute passieren Missgeschicke und wir lachen darüber. Das Lustigste ist aber, wenn es den Stärksten passiert, dann ist Slapstick am besten. Ja, aber das Ding ist doch, das müsste doch, da müssen wir doch auch dann was machen. Wir können doch diese alten Filme, in denen halt Leute so ständig, das, ich finde das schrecklich, wenn Kinder das sehen. Ja? Weil, wo hört das auf? Wenn wir so eine sowas zulassen, dass wir sagen, wir beschneiden ein Medium jetzt für das große Gute, ja? Damit wir das erreichen, muss dieses Medium halt jetzt federn lassen und wir engineieren das so ein bisschen, dass das den besseren Menschen, das ist alles eklig. Das fing ja jetzt schon wieder an mit dem Final Fantasy VII Re-Release, was angekündigt ist. Und dann kamen die ganzen Artikel mit, oh, Final Fantasy VII wird re-released, hoffentlich diesmal weniger problematisch. Oh. Und es ist einfach nur, ihr blöden Wichser, das ist ein Re-Release, das bringen sie, weil die Leute es wollen, weil die Final Fantasy VII wollen, die sollen das so möglichst nah an dem machen, wie es war. Und PC Games gibt den Leuten eine Plattform, diesen Blödsinn ungefiltert rauszuhauen und unter die Leute zu bringen und ihnen damit wieder mehr Gewicht, solche bizarren Forderungen dann irgendwie durchzusetzen an Publisher. Ja. Du musst deine Privilegien aufgeben und das ist so ein schmerzhafter Prozess, du bist einfach nur ein Haterer. Wir wollen euch nichts wegnehmen, aber ihr müsst eure Privilegien aufgeben. Ja, weil der Verlust... Berufsverbot für alle, ändert euren Namen alle in Sexisten, Gamer. Und meine Fresse, ey. Das alles so wie diese Aktion mit, ich lese jetzt ein Jahr lang keine Bücher von weißen Schriftstellern mehr. So, ja, viel Spaß. Mach doch, was du willst in deiner Freizeit, aber... Ja. Das ist auch, ja, man kann es auch genießen, wenn es in manchen Belangen kritikwürdig ist. Ja, Final Fantasy VII wieder Beispiel. Yuffie, der Charakter ist vollkommen überflüssig. Ist nur dummes Comic Relief. Möchte gerne Ninja. Bringt nicht wirklich was für die Story. Könnte man rausschneiden. Meine Kritik an dem Spiel. Ist trotzdem ein geiles Spiel. Ninja ist aber auch total rassistisch eigentlich. Wieso? Weil sie Japanerin ist? Ja, aber das ist so ein Stereotyp, dass du dann sagst, dass für jeder Japaner ist gleich so ein hinterlistiger, schlitzäugiger Mörder, weißt du? Ach, was, trau mich nicht, du machst mich böse. Und ich meine, weißt du, so Videospiele wie Life is Strange, schön, dass es die gibt. Aber warum muss denn der andere Rest verändert werden? Also, ich ja, das ist halt die Sache, die können ja gerne in ihren Medieninterpretationsstudien rumsitzen und ihre unglaublich bekloppten Interpretationen aneinander auslassen. Das Problem entsteht, wenn sie hier zu PC Games gehen und das als eine Mainstream-Meinung und als eine wichtige Diskussion in der Gaming-Community darstellen dürfen. Was es einfach nicht ist, das interessiert die meisten Leute nicht. Das ist vollkommener Quatsch. Nee, die haben alle nur Misogoni. Das ist der Grund. Das sind alles Hateros. Die hassen alle Frauen. Die würden Frauen sofort schlagen. Das weißt du, das grundsätzlich. Das war wie bei der DICRA, als ich mit einem deutschen Journalist mich unterhalten hatte, der meinte, nee, Videospiele, das hat ja nichts mit Gewalt zu tun, aber ich habe Angst, dass die Leute ihre Frauen schlagen. Die Gamergate-Spiele toll finden. Was sind Gamergate-Spiele? Was sind Gamergate? Keine Ahnung, das ist ein Hashtag. Und die schlagen ihre Frauen. Das ist diese Anschuldigung, die da immer so im Subtext mitschwingt. So. Ihr müsst alles aufgeben und eure Privilegien. Und ja, ja. Und kleines Ding, aber das regt mich immer auf, mit diesem, dass das Medium lediglich der Unterhaltung diene. Unterhaltung ist eine verdammt wichtige Sache. Das ist ein wichtiger katharsischer Teil der Gesellschaft, wo wir hingehen und wir finden uns selbst in den Storys und wir leben uns aus und so weiter. Das ist nicht Männerfantasie. Lediglich Unterhaltung. Das ist extrem wichtig. Und jetzt das macht ja auch niemand eigentlich. Wir müssen da ist nicht genug Ideologie drin und es passt mit unserer Ideologie nicht zusammen. Bullshit. Weg mit euch, ihr seid keine guten Autoren. Eben, nur weil die es vor allen Dingen auch nicht rallen, was wir in solchen Spielen sehen können oder was irgendjemand darin sehen kann, heißt das ja noch lange nicht, dass es da nichts gibt. Ne? Und selbst wenn es nur Überbrückung von ein bisschen Zeit ist, dann ist es halt auch, also dann müssen sie sich auch beschweren über ihren Candy Crush-Scheiß und den ganzen Kram. Ne? So sagt auch keiner, da muss jetzt Politik rein. Da muss sie jetzt irgendwie keine Ahnung, die die Dinger müssen sich jetzt beschweren, wenn sie gecrushed werden oder was sie nicht mehr. Also Candy Crush führt zur Diabeteskultur, wo Fettleibigkeit verherrlicht wird. Genau. Man sieht das sogar bei der Fat Acceptance Movement, da tun die sich sogar organisieren und tun sozusagen ihre kommende Diabetes feiern. Und das wird die Gesellschaft so ruinieren. Und jedes Mal, wenn du Candy Crush öffnest, dann tust du einen Sargnagel in den Sarg der Gesellschaft reinhämmern. Und du bist ein schlechter Mensch, wenn du... Get your hate speech off of campus! Ja, was ich ja noch geiler fand, war mit der Kolonialismus in neuen Doom. Wurden denn die Dämonen überhaupt gefragt, ob ihre Höllenenergie benutzt werden darf? Das ist aber Postillon, oder? Nee. Ohne Witz, da gab es Artikel in zwei, drei oder mehr Spieleoutlets. Ohne Witz, es ist Wahnsinn. Und das hat mich an ein Anime erinnert, Zombie-Anime aus natürlich aus Japan, High School of the Dead, ziemlich trashig. Und aber da gibt's dann, als sie langsam so den Zombies entkommen sind und dann in so eine postapokalyptische Gesellschaft reinkommen, da gibt's eine Fraktion, die will, dass man mit den Zombies Frieden schließt. Und die will, dass man versucht, mit denen zu reden und so weiter. Und ich hätte nie gedacht, dass es so Leute wirklich gibt. Es sind Höllendämonen. Was ist los? Ja, ich habe ja auf jeden Fall noch was Lustiges gefunden. Das war wo hier Herr Rainer Schauder, der ein oder andere mag ihn vielleicht kennen, sagt, warum der Hass an den Gamern gefällt das nicht, irgendwie knallhart recherchiert. Und dieser Twitter-Handle hier gehört zu der Frau Kiel. Woraufhin dann hier ein gewisser Dennis Kogel einschreitet und sagt, Gemäkel und Stichelei bitte an meine Adresse, in Klammern den Autor, nicht an Nina. Also das stammt aus der Feder von Herrn Kogel. Da ist die Entschuldigung, Frau Kiel. Das haben ja, Sie der. Aber Ed Burke kennen wir ja auch. Das ist ja auch keine Unbekannte. Das ist die Dame, die uns, war das nicht die sogar, die uns als Arschlöcher bezeichnet hat, die beim Herrn Schauder im Stream waren? Ich meine, das wäre die Frau Kiel gewesen. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall werde ich als Autorin aufgeführt. Ja, danke für die Entwirrung. Ja, da wird wieder gestichelt gegen den Schauder, ne? Der ist ja. Ja, aber das ist schon älter halt, ne? Ja. Ach, stimmt ja auch. Älter, ja, aber nur mal so, ne? Also, dass der Herr Kugel hängt da halt eben auch drin. Natürlich in der Bande. Und so ein Spiegel-Online-Artikel, wo sie da drin erwähnt wird. Ich gucke noch mal ein bisschen weiter. Ich habe auf jeden Fall bestimmt noch mehr von der Dame. Ach, keine Ahnung. Das ist diese Sarkisien-Dinger, da kann man sich endlos drüber aufregen. Aber na gut. Gucken wir mal, zwei von drei waren, oder kommen mehr als drei, keine Ahnung, aber zwei von zwei waren bisher Ideologinnen, also gucken wir mal, was mit der nächsten ist, ob sie auch eine Ideologin ist. Möchte jemand anders weiterlesen oder soll ich machen? Du machst das gut. Okay. Was kann man tun, um eine positive Entwicklung voranzutreiben? Jane Reinhardt ist Gründerin, Creative Director und Game Designer bei ihrem Indie-Entwicklungsstudio Red King Entertainment, in Klammern Try, das Spiel dann wahrscheinlich. Sie erklärt im Interview mit PC Games, es fehlt eigentlich, dass sie Exklusiv-Interview immer dahin schreiben, was die Branche ihrer Meinung nach... Darf ich mal kurz? Ich glaube, das ist die Dame, die auch bei diesem ZDF-Desinfo, wie ich es nenne, also ZDF-Info-Beitrag da irgendwie geschillt wurde. Ach. Die Schlange hat so viele Schwänze und sie beißt sich in alle gleichzeitig immer. Das ist krass. Sie erklärte in dem Interview mit PC Games, was die Branche ihrer Meinung nach noch zu tun hat, um ein besseres Klima für Spielerinnen und Entwicklerinnen zu schaffen. Und sie sagt nicht mal SpielerInnen und EntwicklerInnen. Zitat, oder na gut, das wird ja gleich eh ausgeführt. Ich glaube, dass eine reine Diskussion und vor allem Kritik darüber inzwischen wenig bringt, weil die Betreffenden meist übersättigt sind oder zu gut mit Argumenten in ihrer eigenen Filterbubble organisiert sind. Auf beiden Seiten will da niemand noch dazulernen, sagt Reinhardt. Mir geht der aggressiv geführte Diskurs inzwischen auf die Nerven. Man hat schnell das Gefühl, da geht es weniger um Aufklärung als um die Lust am akademischen Diskurs oder die Belehrung anderer. Wichtig ist es natürlich aber immer noch, denn, und das darf man nicht vergessen, ohne diese Diskussion hätte sich in der Spieleentwicklung, im Character Design, der Story und Handlung, am Berufsbild und bei den Geschlechterverhältnissen der Entwickler nichts geändert. glaubt die Entwicklerin. Vielen Spielern merkt man inzwischen den Willen an, etwas Neues zu versuchen und nicht immer diese gleichen Stereotypen zu fahren, und sie werden von der Presse und der Spielerschaft belohnt. Von daher ist die große öffentliche Debatte oder Katharsis um Gamergate gut gewesen. Mein Wort geklaut. Soll ich Ihren ganzen Teil lesen? Das sind 4 Absätze? Mach ich einfach. Sie ist davon überzeugt, dass positive Beispiele wichtig sind, um nicht nur auf Entwickler und Spieler mit dem Finger zu zeigen und sie für ihre Vorlieben zu kritisieren. Sie wünscht sich, dass mehr Entwicklerinnen eingestellt und mehr Spielerinnen von der Industrie befragt werden würden. Wichtig sei auch, generell über die Arbeit von Frauen in der Branche zu reden, ohne dass das als direkten Zwang auf das Sexismus-Thema darzustellen. Codecamps für Mädchen und eine Frauenquote für Talks auf Festivals und Konferenzen seien ihrer Meinung nach ein probates und wirksames Mittel, um mehr Frauen und junge Mädchen die Scheu vor der Branche zu nehmen. Wir wollen von unseren Gesprächspartnerinnen wissen, ob der Sexismus in der Spielindustrie und in Videospielen stärker verbreitet sei oder im ähnlichen Ausmaß wie in der Gesellschaft und anderen Branchen und Medien existiert. Reinhard glaubt, dass Sexismus in technischen Berufen allein aufgrund der Tatsache leichter entstehen kann, dass junge Mädchen ihrer Erfahrung nach kulturell leider schon oft bereits im Schulalter von diesen Berufen abgeraten wird. Auch die Werbeindustrie muss mit ihrer Pinkfizierung nicht dazu beitragen, würde mit ihrer Pinkfizierung nicht dazu beitragen, klassische Geschlechter- und Rollenbilder aufzubrechen. Nina Kiel beantwortet die Frage damit, dass sie glaubt, dass Sexismus sich durch unser gesamtes Gesellschaftsbild zieht und demnach auch in vielen Medienerzeugnissen präsent sei. In Spielen sei dieser aber lange viel deutlich spürbarer gewesen, weil das dazugehörige Marketing jahrzehntelang explizit auf eine junge, männliche, in Klammern und heterosexuelle, Zielgruppe zugeschnitten wurde. Gerade Werbeanzeigen aus den 80er und 90er Jahren würden sehr deutlich zeigen, wie sexistische Klischees bedient würden, um das Medium als Jungsclub zu kennzeichnen. Und diese Marketingmaßnahmen werden, wenngleich auch viel seltener als früher, bis heute genutzt. Kiel führte aus, dass, jetzt sind wir wieder bei der anderen oder was? Okay. Also die aus dem letzten Teil des Artikels. Kiel führte aus, dass natürlich auch Filme und Bücher durchaus sexistische Inhalte transportieren, aber bedingt durch ihr vielfältigeres Publikum würden diese wiederum auch zahlreichere Gegenentwürfe bieten. Zumindest fernab Hollywoods, in dem Geschlechterstereotype weiterhin sehr geläufig sind. Warum haben die am Ende noch den Absatz von dieser Frau Kiel da reingetan? Hätten sie auch, keine Ahnung. Ich finde das interessant. Im ersten Absatz sind viele Dinge, denen ich zustimmen kann bei der, wo sie halt da sagt, ja, wir müssen einfach so über weibliche Entwicklerinnen schreiben und das nicht immer mit Sexismus in Verbindung bringen. Und dann kommen 3 Absätze, wo sie sagt, alles ist sexistisch und furchtbar. Ja. Ach, ja. Das wäre auch schön, wenn man da ganz normal drüber reden kann. Aber irgendwie sind dann die Feministinnen immer gar nicht so froh, wenn auch eine Frau auftaucht, die eine Meinung hat, die abweichend von ihrer Ideologie ist, die sie da breitreten wollen. Also ich meine, was da immer so mitschwingt, wenn man sagt, Videospiele sind sexistisch, also ich kenne keine Männerkampagne, wo Männer sagen, also Erotikliteratur, es tut ein unrealistisches Bild bei Frauen wecken, dem Männer nicht entsprechen können und deswegen begehen die so oft Selbstmord. Das ist das, was da so mitschwingt, wenn man sagt, das ist sexistische Darstellung, dass man da irgendwie an der Rape-Kultur, Rape-Culture beteiligt ist. Also, auf der anderen Seite bringt sie echt Kritik gegenüber ihrer eigenen Seite, mit dem, da geht es weniger um Aufklärung als um die Lust am akademischen Diskurs oder die Belehrung anderer. Das geht ja nicht gegen uns. Ja, das geht ja gegen ihre Leute, die ganze Zeit besser wissen müssen und alles verakademikern müssen. Also das finde ich interessant eigentlich. Komisch. Ja, weiß der Geier, wie die das meint. Ja, parallel ist ja heute auf dem Spiegel ein Artikel erschienen mit dem Titel Meine Brüste behindern mich beim Programmieren, Sexismus in der IT. Und da gibt es ja auch, das habe ich vorhin ja auch schon mal rumgeschickt, gibt es da dieses schöne Zitat, laut Girls Who Code, das ist eine Organisation, die diese Codecamps für Mädchen organisiert, liegt das unter anderem am schlechten Image der Branche. Männlich, pickelig, unfrisiert ist das Klischeebild des Technik-Nerds. Unter Programmierern stellen sich viele Mädchen kontaktscheue Männer mit Pizzakartons und langen schwarzen Mänteln vor. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also es die liegt eigenen Vorurteile. Nicht an den Vorurteilen. Ja? Und du hattest ja vorhin da auch eine Studie zitiert, Abel, ne? Ja, da gab es eine Studie 2013, glaube ich, oder 2012 in den USA, wo man junge Mädchen sich für die Universität interessiert haben, die halt kurz davor waren, jetzt an die Uni zu gehen, einen Zeitungsartikel hingelegt hat, in dem einmal Programmierer als normale Menschen dargestellt worden sind und dann einmal Programmierer als so ganz schrullige und merkwürdig autistische Beta-Males dargestellt worden sind. Und dann hatten wir das auch noch mit Physikern und Ingenieuren. Und man hat dann festgestellt, dass wenn man dann sozusagen negativen Zeitungsartikel über die STEM-Fields gelesen hat, dass man dann keine Lust hatte, auch nur an Schnupperkursen in den STEM-Fields teilzunehmen. Und wenn man dann einen normalen Artikel gelesen hat, dass man dann auch aufgeschlossener war, sich die STEM-Fields mal anzugucken. Wo es dann auch ganz lustig ist, wenn man sich dann überlegt, ist dann sozusagen diese... Also die eigenen Vorteile spielen da auf jeden Fall auch eine Rolle und was liest man denn dann? Also was für ein Scheißdreck? Ist das dann sowas wie bei der PC Games, wo dann steht, dass alle Frauen Todesdrohungen bekommen, sobald sie ein Videospiel anmachen? Vielleicht sind solche Artikel und solche Hysterieblasen auch mit dafür verantwortlich, dass sich Frauen einfach nicht dafür interessieren. Also, das finde ich ja eine der besten Kritiken an diesen Hetzen, also an der, oh, STEM ist sexistisch und Gaming ist sexistisch, die Hetzen. Weil natürlich, das ist Propaganda. Wenn die Leute die ganze Zeit nur das lesen, dann hören die auf, sich überhaupt in die Richtung zu orientieren, weil die keinen Bock auf so einen Scheiß haben. Ja, deswegen ist PC Games ja hier auch in der Kritik, weil sie einfach nicht, weil sie das veröffentlichen, nicht, weil sie vielleicht intern dieser Meinung sind oder irgendwas, sondern weil sie das hier undifferenziert und diskutiert hinstellen wie die Wahrheit. Ja. Dabei ist es eine Meinung von jemand, der eine sehr extreme Meinung zu diesem Thema hat. Ja, genauso könnte man uns ausschließlich befragen und den Artikel schreiben und dann würde der genauso klingen, nur andersrum. Ja. Nee, das glaube ich nicht. Dass der ja, aber kann. als überspitztes Beispiel. Ja. Ja. Oder fragen ein paar verrücktere Gamergater als uns und der Artikel würde genauso aussehen. Und da also, das ist ja auch das Ding mit diesem Zeitartikel, ne, über, oh, Doom, nee, nicht Doom, hier, wie heißt das Spiel? Dark Souls 3, das ist so schwer und Anfänger können es unmöglich spielen, bla bla bla bla bla. Ne? Wenn du so einen Artikel durchliest, dann kann das ja auch nichts bringen. Ne? Und das sind dann die Leute, die das alles verbessern wollen und für mehr Annahme und alles irgendwie gehen. Und vergleich das mal mit einem Schauder in seinem Stream da irgendwie, der das da spielt und sagt so, ja, hier ist, wie geil das gemacht ist und so, ne? Das ist auch wesentlich bessere Werbung als diese ganze Moralscheiße und Leute, die ganze Zeit nur drüber kotzen, wie schwer irgendwelche Spiele sind für Leute, die wirklich das spielen wollen und nicht sich drüber unterhalten, was in dem Walking Simulator zu sehen gibt. Komm, in Deutschland spezifisch ist eine ganz feste eine feste Demografie von Dünkeldeutschen, die gerne so einen möchtegern intellektuellen Bullshit lesen, wie die hier teilweise verzapfen. Also das glaube ich schon. Aber das ist halt gerade weltweit und ich glaube nicht mal in Deutschland der Großteil. Ich meine, das Problem ist halt, durch diese Artikel, wenn man dann so eine Hysterie aufbaut, da kann man sich echt die Frage stellen, ob Feminismus wirklich Frauen hilft. Weil wenn man erst eine Hysterie aufbaut und dann Programme einfordert und Geld einfordert von Firmen, um Frauen in die Branche reinzubringen, nachdem man sie erst daraus vertrieben hat, da kann man sich wirklich an den Kopf langen. Also es gab auch mal in den USA diese Rape-Hysteria, wo irgendwelche Hexen in Kindertagesstätten auf Besen rumgeflogen sind und kleine Kinder zum Frühstück gegessen haben. Und ohne Spaß, das sind Leute wegen solchem Geschwätz angeschuldigt worden und tatsächlich ins Gefängnis gekommen. Und das damals war in Salem, oder? nein, aber... Das war im Jahrhundert. Ja, das war in den 70ern und 80ern war das in den USA eine Rape Hysteria und da haben die Feministinnen auch prima mitgemischt, weil ja hier, man hat die Kinder so lange, man hat es so lange übersehen und es soll das nicht herunterspielen, dass es natürlich auch Pädophile gibt, die irgendwas mit dem Kindergarten zu tun haben. Aber dort hat eine Frau vor Gericht ausgesagt, dass eine Kindertagesstättenleiterin auf einem Besen rumgeflogen ist und ist dafür ins Gefängnis gekommen. Und so ähnlich sind diese Artikel hier. Die PC Games wird gut darin tun, wenn sie in der Zukunft sich kritisch mit ihren eigenen Artikeln mal auseinanderfasst, also auseinandersetzt und diese ganzen Falschanschuldigungen mal aus der Welt wieder rausräumt und das Klima nicht einfach nur vergiften tut. Also, ja, Genderstürmer, das ist alles. Vor allem mir geht es auf das gefährlich. Mir geht es auf die, sorry, mach ja. du. Ja, diese Kack-Ideologie, ne? Also da brauchen sie sich wirklich nicht beschweren, wenn die Leute dann sagen, das ist doch kein Journalismus mehr und was bringt denn das alles überhaupt noch? Was mich extrem nervt, hier Zitat erst vom ersten Absatz von dieser Jana Reinhardt. Vielen Spielen merkt man inzwischen den Willen an, etwas Neues zu versuchen und nicht immer diese gleichen Stereotypen zu fahren. Das ist so ein Bullshit. Solange es Videospiele gibt, ist das ständige Innovation gewesen. Innovation in nicht nur in Grafik und in was man alles machen kann in den Welten. Und dann, okay, wir benutzen jetzt Sprites und simulieren 3D. Und wow, wir haben jetzt echtes 3D und so weiter, was da alles gelaufen ist, was ja auch extrem ist. Sondern auch in den Stories. Ich meine, ich war da zu jung, um das zu spielen, aber ich habe es mittlerweile nachgeholt. Ultima 4. Das ist so krass, was da für eine Story erzählt wird und das, wie spirituell das ist, dieses Glaubenssystem, in dem du dann das Avatar wirst, während du das spielst. Und es ist nicht mal ein Spiel mit einem Endboss, sondern dein Ziel ist es, die Erleuchtung zu erlangen. Und das ist so, also auf sowas kommen die gar nicht. Und dann kommen sie mit ihren leeren Plattitüden, oh ja, wir haben einen Wandel, dieser scheiß Talking Point. Oh, seit Gamergate haben wir einen Wandel. Oh, seit wir über Gender reden, haben wir einen Wandel. Das ist Bullshit. Es gibt das schon immer. Und es entwickelt sich ständig weiter. Und das Medium, wie jedes Unterhaltungsmedium, entwickelt sich weiter mit der Gesellschaft. Und da muss man nicht, da braucht man keine intellektuelle Elite, die dahinter steht und das steuert. Und auch entwickelt sich auch weiter mit der Technik. Ne? Also, könnt ihr mich nochmal kurz einblenden? Niemals. Ich habe nochmal ein bisschen was rausgesucht. Wir müssen eine Quote machen hier. Also hast du viel nochmal, ne, was die hier halt eben meint, so dieses hier 1996 und so weiter, das ist ja auch ein Fortschritt der Technik. Ne? Es ging ja früher einfach noch nichts mehr. Das sind hier so ein paar Dreiecke, irgendwie die Lara Croft und jetzt ist es halt schon fast fotorealistisch. Ne? Ja. Das hat also mit moralischem Fortschreiten eher sekundär zu tun. Das ist auch einfach die Technik, die sich da verändert. Und das habe ich jetzt auch nochmal rausgesucht. Das war ja damals diese Tweet-Chain, wo ja irgendjemand, der hier bei diesem Vortrag in Göttingen war, von ihr, die schafft es toll, Gamergate zu erklären. Gerade für Menschen, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Toller Vortrag bisher, wo ich dann geschrieben habe, wenn ich mal über euch berichte, soll ich mir auch was ausdenken, welche Ansichten, Ziele ihr habt. Und was hier verlinkt hatte, war wahrscheinlich dieses Sargon-Video über Angry Aussie, weil das verlinke ich so gerne, wo er sich da so über Old Man Yells at Gamer geht, das ist einfach so bezeichnet. Und hier fehlen so ein paar Tweets auf jeden Fall. Zumindest habe ich ja auch gesagt, dass sie da auf Mary Sue verlinkt, geht gar nicht. Ne? Und da meinst du, Mary Sue ist ein Blog, den ich bislang nur einmal irgendwie verlinkt habe oder so. Ja, einmal das dieses Ding. Ja, ja, genau. Ich habe es gerade erst gelesen, als ich es gesagt habe. Und hier, das ist wieder die Dame, Frau Jana Reinhardt, hier damals bei der Taz. Dennis Kogel wird ja auch erwähnt und vor allen Dingen, was ich hier damals lustig fand, dass sie hier auch dieses Indie Games Festival IGF hier schillen und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das ist doch dieses korrupte Ding, wo die sich da alle nur in der Clique da hochwählen, ne? Jo, da können wir von dem YouTube-Kanal Old Fat Otaku empfehlen, Oh Boy Boyer und die Indie minus Fensible Serie. Die haben sich damit massiv auseinandergesetzt. Das ist pure Korruption und Vetternwirtschaft bei diesen Festivals gewesen. Und die haben halt immer ihre Freunde in den also du warst das eine Jahr warst du im Vorstand, der gewählt hat, und das nächste Jahr hast du ein Spiel eingereicht und dann wurdest du zum Sieger gewählt. Und so hat da die Indie-Clique von. Phil Fish ist auch einfach zweimal angetreten mit Fees, weil er so lange dafür gebraucht hat und hat auch zweimal einen Preis bekommen. Ja, Riesenskandal eigentlich, aber natürlich. Und die Leute, die Fees finanziert hatten und an der Gewinn von Fees beteiligt waren, haben in den entsprechenden Gremien gesessen. Also fast flächendeckend. Auch der Herr Ismail, den wir ja vorhin schon kurz hatten, der ist auch mit Investor in diesem Fund. Also da wird auch ganz einfach eine Wirtschaftsmacht aufgebaut, um Indie in einer gewissen Art und Weise zu definieren. Ich frage mich halt, wie ist das jetzt? Ehrlich. Das größte Indie-Spiel der Welt hat ihn ja heute auch wieder den Tag über mehrere Haufen auf ihre schöne Idee gekackt. Also Notch nimmt ja gar kein Blatt mehr vor den Mund im Netz jetzt und teilt nach rechts und links aus, was er kann. Also Indie-Gaming repräsentieren die schon mal nur zu einem Teil. Und wenn man halt sieht, dass diese Sachen wie Sunset oder so, was ich hier gerade durchscrollen sehe, ja, dass sowas sich halt einfach auch nicht rechnet, dann muss denen doch irgendwann mal auch eine Einsicht kommen. Ja, das muss doch der Journalist bei PC Games raffen, dass diese Leute schwärmen von irgendwelchen tollen Projekten. Und wenn ich dann aber mal gucke, welchen Teil machen die denn am Markt aus, der meine Leserschaft interessiert, dann muss ich die doch auch so bewerten. Ja, nicht ständig. Moralisch viel bessere Kunst. Ne? Nee, ja, aber dann macht Kunstmagazin. Für den Kontext, was da bei Scheuerle und Notch abgegangen war, sie hatte dann wahrscheinlich als Friedensangebot, ich glaube, die ist gerade auf irgendeinem Indie-Festival oder sowas, und hat dann gesagt, hey, hier, ich bin hier mit dem und dem Entwickler, Notch, wir fänden das schön, wenn du auch hier wärst. Und er hat dann als Antwort gesagt, ich werde da nie wieder auftauchen, mir ist Ehrlichkeit zu wichtig. Und ja, das so viel dazu. Ja, das habe ich ja auch noch gefunden, das ist jede Menge Text, habe ich noch nicht so richtig durchgelesen, einfach nur auf der Suche nach der Dame. Und das ist hier vom Medienboard Berlin-Brandenburg, also da, wo auch, soweit ich das weiß, der Herr Wackedahl von der Republika da beteiligt ist. Und da geht es hier um die keine Männerdomäne Frauen bei der International Games Week Berlin. Und da ist der Name von der Dame auch irgendwo aufgetaucht. Ich guck gerade mal wo. Kate Edwards. IGDA. Ach, die. Es hört einfach nicht auf mit denen. Das ist. Ist wieder mal echt schön. Aber das hier bei dieser Jana Reinhardt ist ernsthaft. Das ist so ein bisschen schizophren, was die von sich gibt. Weil dann ist wieder ein Satz. Sie ist davon überzeugt, dass positive Beispiele wichtig sind, um nicht nur auf Entwickler und Spieler mit dem Finger zu zeigen und sie für ihre Vorlieben zu kritisieren. Ja, Talking Point. Aber deswegen, wenn sie daran glauben würde, dann würde ich sagen, hey, ist doch geil. Ihr zeigt Enthusiasmus für euer Hobby. Ihr könnt sagen, hey, dieses Spiel, diesen Charakter finde ich richtig geil. Leute, hier, wir wollen mehr so Kram. Das ist cool. Aber nein, danach kommt wieder, nein, das ganze Ding ist sexistisch. Und wir brauchen Quoten. Und es geht einfach nicht so. Ja, die wissen wahrscheinlich, dass es kack klingen würde, wenn sie einfach nur sagen, dies und das ist alles doof. Ja, das ist genau das wie mit dem Nobody is trying to take away your games. Ist auch so ein Talking Point. Und dann im nächsten Satz sagen sie, oh, das gehört sich nicht, das wollen wir nicht haben. Hatred, das muss auf Steam gebannt werden. Sowas. Spielklima vergiften, ohne Spaß. Das ist das, was die machen. Und die Gamer, die sind auch noch so freundlich und tun sich auch noch mit der feministischen Kritik auseinandersetzen. Ich meine, wie viele Leute sich auch Anita Sarkeesian angeguckt haben. Ja, viele haben es auch nicht gemocht. Aber vielleicht sollte man sich auch an den Kopf langen, wenn man sich überlegt, dass die Gruppe, die man so dämonisiert, dass sie sich mit dem Thema auch richtig auseinandersetzen und zum Schluss gekommen sind, dass halt irgendwie das Third Wave Feminism viele ideologische Loopholes einfach hat und auch sich in sich selber einfach nicht logisch kongruent sind. Also ich kann es nur wiederholen, aber Sex positiv und Sex negativ von den Feministinnen. Also was soll jetzt die weibliche Form gefeiert werden oder dämonisiert? Keine Ahnung. Also das entscheiden die nach Tageslaune. Also, und warum kümmern die sich nicht um echte Probleme? In unserem Land gibt es Banden, die Frauen gewerbsmäßig untereinander tauschen und verkaufen und die zur Prostitution zwingen. Nur da höre ich gar nicht so viel. Im Kampf gegen diese kriminellen Vereinigungen könnten die sich doch mal richtig hervortun. Mal was für Frauen tun, anstatt zu seiern. Aber dafür haben sie die Eier dann nicht in der Hose. Für die wirklichen Probleme. Da muss ich sie jetzt aber verteidigen. Wenn die sowas machen würde und so richtig Aktivismus dafür machen könnte, wollte, dann könnte sie nicht für Frauenquoten als Frau in ihrer eigenen Branche, also dann könnte sie diese Quoten nicht fordern. Und das will sie ja. Also muss ich was anderes machen. Mhm. Naja, nächster Absatz. Nächste Überschrift. Überschrift, sexistische Inhalte lassen sich nicht im kulturellen Vakuum betrachten. Wenn ich noch einmal Vakuum höre, es ist... Vakuum. Erfreulicherweise gibt es immer mehr Spiele. Vakuum. Erfreulicherweise gibt es immer mehr Spiele, die starke Umsetzung... Ich habe mich noch eingeblendet. Ja? Sorry. Geh mal auf den. Ticket, so unprofessionell sind wir denn, das geht ja gar nicht. Ich höre gerade von der Regie, es geht weiter. Erfreulicherweise gibt es immer mehr Spiele, die starke und selbstbewusste Frauenfiguren zeigen. Max und Chloe in Don't Not Adventure, Life is Strange, die neue, ist das ein Titel? Don't Not Adventure, Life is Strange? Nee, Don't Not ist, glaube ich, das Studio. Ah. Und Life is Strange ist das Spiel. Okay. Die neue Lara Croft und auch Evie Fry aus Assassin's Creed Syndicate beweisen, dass die Industrie sich verändert und weiterentwickelt hat und Frauen zeigen kann, die der Identifikation dienen und nicht ausschließlich zu voyeuristischen Unterhaltungen für überwiegend männliche Spieler geschaffen wurden. Es gibt allerdings auch weiterhin Entwickler und Spiele, wie die im Frühjahr erschienenen Bikini-Minispielsammlung Dead or Alive Extreme 3, darüber haben wir auch schon geredet, mit Fokus auf authentische Brustphysik, ja, oder das Prügelspiel Street Fighter 5, die weibliche Charaktere auf sexistische Art präsentieren. Nun handelt es sich bei diesen beiden aktuellen Beispielen um japanische Produktionen. Allzu oft folgen auf die Benennung kurioser und sexistischer Inhalte in Spielen aus dieser Region Aussagen, die sich im Westlichen darauf beschränken, die Japaner pauschal als verrücktes Volk abzuschempeln, ohne dabei zu reflektieren, in welchen konkreten kulturellen Wurzeln die jeweiligen Erzähl- oder Darstellstrukturen denn verortet sind und ob sie sich überhaupt darauf zurückführen lassen. Und ob sie sich überhaupt darauf zurückführen lassen. Wie arrogant kann man denn sein? Die Japaner da mit ihrem, die erzählen uns, der ganze Comic-Kram kommt von ihren Holzschnitten und so, aber das bezweifle ich jetzt mal. Nina Kehl, also Ideologin Nummer 2 von 3, erklärt im Gespräch, dass der jeweilige kulturelle Bezug eines Spiels für dessen Analyse selbstverständlich relevant sei, weil dieser Gründe für bestimmte Darstellungsformen liefern kann. Er sollte aber nicht als Generalabsolution für Inhalte ganz gleich welcher Art dienen. Zum einen läuft man mit dem völligen Verzicht auf Kritik Gefahr, eine Kultur schlichtweg nicht ernst zu nehmen, ist Kiel überzeugt. Zum anderen können sexistische Spiele nicht in einem kulturellen Vakuum betrachtet werden, da es sich bei vielen von ihnen und gerade Street Fighter um international vertriebene Waren handelt, die demnach auch Menschen in anderen Kulturkreisen erreichen und potenziell beeinflussen können. Was wollen die? Kulturelle Hegemonie oder? Ich liebe es, diese Würfel in Japan, weil sich die Japaner nichts sagen lassen. Die Japaner machen einfach ihren Scheiß weiter. Ich liebe dies. Das macht so Spaß. Also an kulturelles Vakuum und sexistische Inhalte. Germany's Next Topmodel hat eine Bombendrohung erhalten. Die Are You Beachbody Ready Werbung, die Firma in London, wo sich auch sehr viele Feministinnen beschwert haben, die haben auch Bombendrohungen erhalten. Als man über die ethischen Aspekte im Journalismus in Bezug auf Gamergate eine Diskussion hatte, hatte man auch Bombendrohungen erhalten. Da würde ich doch fast behaupten, dass Feministinnen ja auch selber nicht in einem kulturellen Vakuum sind und eigentlich schon auch irgendwo Leute haben, die ihre Politik mit Terrorismus durchsetzen wollen, so mit Drohungen und Bomben und so im Scheiß. Aber also, da hat Feminismus ja eine lange Geschichte mit. Da gibt's ja viel Präzedenzfall für. Ja, aber ich bin dagegen den alten Feminismus, der durchaus angebracht war. mit dem Neuen in einen Topf zu werfen. Da ja, aber die, ganz die, andere... die Leute, die damals Bomben gelegt haben, tatsächlich, die Feministinnen, das waren die Beklopptesten. Ja, gut, das klar. Naja, aber da muss jetzt die PC Games sich dann auch mal überlegen, wen sie da eigentlich einlädt. Also, ob sie da wirklich so Leute, die terroristische Maßnahmen anwenden, um ihre politischen Ziele durchzusetzen, ob man solchen Menschen wirklich eine Plattform geben will, weil das tut ja hier Klima vergiften und alles. Ohne Spaß. Ja, nee. Vor allem eine unwidersprochene Plattform. Das ist jetzt der, was weiß ich, wie viel der Absatz? Ne? Und es ist noch nicht einmal ein Gegenargument wirklich genannt worden. Es ist nur auf Leute mit Gegenargumenten mit dem Finger gezeigt worden und gesagt worden, bäh, nicht hingehen. Ja. Ich finde es vor allem geil in den ersten zwei Sätzen oder so. Beispiele für selbstbewusste und starke Frauenfiguren, die neue Lara Croft. Was ist denn mit der alten? Die war noch selbstbewusster und noch stärker. Hallo? Und das Ding ist doch auch, diese Figuren sind doch alle unter diesen Leuten umstritten. Also ja, ich hab Schmähartikel über die Tante aus Assassin's Creed gelesen, ich habe Schmähartikel über die neue Lara Croft gelesen. Also das ist doch auch, genau wie mit Bayonetta hatten wir es vorhin, das ist ja kein Konsens, was die da schreiben. Nicht mal in ihrer kleinen Filterbubble ist das Konsens, dass die neue Lara Croft eine vernünftige Figur darstellt, weil im Endeffekt ist sie ja ein Man with Boobs und so. Ich finde es halt total auch geil, auch dass die DOA X3 hier, die haben die Nerven, das einfach zu erwähnen und vollkommen zu verschweigen, dass der Publisher gesagt hat, Leute, wir hätten vielleicht genug Abnehmer bei euch, aber dieser Gender-Nonsens geht uns so sehr auf den Sack, wir veröffentlichen das nicht im Westen. Die machen die sich überhaupt klar, dass ihre dauerhafte Propaganda eine ganz klare Message sendet? Und auch der komplette Artikel bezieht sich auch immer nur auf Frauen. Also die Analyse von Sexismus ist sexistisch selber. Also ich weiß nicht, es gibt auch Männer. Können die nicht? Ja, aber das geht natürlich wieder auf dieses, wenn Männer halb nackt und muskulös und in Pinner-Posen da sind, dann ist das eine Male-Power-Fantasy. Weil immer alles, also das gesamte feministische Weltbild ist aus der Sicht des Mannes gesehen. Das ist das Komische. Und ich meine, natürlich sind Feministinnen kein Block. Man kann nicht sagen, die Feministinnen damit alle meinen, aber denn ihr Beispiel, wie du gerade gesagt hast, wurde durch solche Artikel geblockt. Also die schießen sich da selber ziemlich arg in Fuß. Also ich weiß nicht. So. Und vor allem einen Satz später, Street Fighter 5. Street Fighter 5 hat Kampfanimationen zensiert gekriegt im Westen, weil die zu sexistisch waren. Also, Leute, ihr gebt hier die ganzen tollen Beispiele und zeigt nicht, wie schön die zensiert wurden. Also, und die Japaner als verrücktes Volk abzustempeln. Nee, aber die Japaner sind anders. Das ist eine andere Kultur. Und die lässt man einfach machen, weil sie sind nicht schädlich. Punkt. Naja, da hört man ja auch oft dann das Gegenargument, die seien ja auch damals und so. Und außerdem seien das ganz schlimme Rassisten, nur weil sie halt einfach nicht der Meinung sind, dass man jeden reinlassen muss, weil sie wissen, es ist eh schon eng auf ihrer Scheißinsel. Ne, Japaner sind so ein bisschen rassistisch, klar, die sind total nationalistisch, aber... Ja, aber okay. Das ist doch auch wieder ein Klischee. Aber, nö, ja, aber das, also... Aber Klischees sind in der Wahrheit begründet. Die sind nicht fremdenfeindlich, sondern sie möchten einfach nur nicht ihre Kultur vermischen. Nee, du wirst da nicht verprügelt, weil du ein Ausländer bist. Du wirst behandelt wie ein König, ja. Wenn du da bist. Das sind die nettesten Menschen, die ich je erlebt habe. Aber, aber egal, wie lange du da lebst, sie werden dich nie als Japaner sehen. Ja, und ist ja auch ein gutes Recht. Ich würde einen Türken, der hier lebt, auch nicht als Deutschen jetzt als erstes sehen, wenn ich ihn nur sehe und sage, aha, sieht aus wie ein Türke, wenn er halt so aussieht. Ja, auf einem bestimmten Punkt würde ich das schon sagen. Also, es kommt ein bisschen drauf an, ja. Kommt auf den Charakter an, aber das ist da, glaube ich, ein bisschen pauschaler, einfach weil, hey, das ist so. aber auf der gleichen Seite hat sich dieses Volk halt eine Verspieltheit bewahrt und eine Möglichkeit der kindlichen Begeisterung, die uns aufgeklärt im Westland irgendwie schon lange vergangen sind. Warum ist da Neon Genesis Evangelion Straßenfeger gewesen? Ja? Und die Leute irgendwie die U-Bahn verstopft haben, weil sie zur neuen Folge daheim sein wollten. Ja. Im Gegensatz zu uns, wo die Leute sagen würden, weil sie Zeichentrick, nee, das ist für Kinder, das schaue ich mir nicht an. Und was auch, das mögen die überhaupt nicht. Ja, die haben Angst vor Japan, weil Japan sexuell extrem anders ist. Die haben wesentlich weniger Hemmungen sexuell. Die sind nicht so christlich-puritanisch drauf. Ja, aber Sex ist dieser Art. Also es ist auch nichts. Also du darfst eigentlich in der Öffentlichkeit nicht mal knutschen. Das gehört nach Hause oder halt ins Love Hotel. Wenn du keine adäquate Behausung hast. Ja, aber es ist nicht an sich verpönt. Und die Sexualisierung von Idols da und so weiter, das gehört auch dazu. Das ist ganz normal. Ja. Also Japan hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch die höchste Aufklärungsrate, was Vergewaltigung angeht, und eine von den niedrigsten Vergewaltigungsrahmen weltweit. In Japan ist auch das Verbrechen überhaupt, das ist halt auch strukturiert. Ja? Es gibt die Yakuza, die sich um die dreckigen Sachen kümmert. Wir furschen der nicht rein, die furscht uns nicht rein. Ja? Und der Rest ist halt privat einfach. Ja? Und ich finde es aber irgendwie lustig, dass das Land, was sexistische Videospiele und Comics stark veröffentlicht, weniger Vergewaltigung hat wie jetzt Deutschland oder USA. Also ich verstehe es nicht. Weißt du, es gibt Videos in Japan, da kommt der Paketbote und stellt auf der vielbefahrenen, vielbegangenen Hauptstraße seinen Paketwagen mit 30 Paketen drauf hin. Geht rein, um eins abzugeben. Es guckt nicht mal jemand nach dem Wagen. Ja. Also es passiert da einfach nicht. Das ist nicht wie bei uns. Die Leute haben alle ein gewisses Gefühl von Selbstehre. Ne? Und das nicht in so einem, ey, du hast meine Ehre beleidigt, sondern man möchte einfach nicht unangenehm auffallen. Ne? Und das ist nicht so zwangvoll, wie man sich das vorstellen mag. Nein, Quatsch, du bist ein Hetero. Sagst du halt. Ja. Ein Hetero. Ich bin Manga bis Geburt wahrscheinlich. Ja. Aber das finde ich immer wieder unglaublich, dass die sich so an Japan aufhängen. und dass die haben ja versucht, vor einer Weile irgendeinen internationalpolitischen Beschluss zu machen, dass die Japaner ihre Pornografie und so weiter einschränken müssen, was Loli-Porn angeht, glaube ich. Und da haben die Japaner einfach gesagt, nee, das sind keine echten Charaktere, das sind keine Darstellungen von echten Menschen, also hat das nichts mit der Realität zu tun, das ist pure Fantasie. Die Geschlechtsteile sind auch trotzdem zensiert. Ja, das auch. Also. Aber das kommt von den Amerikanern. Diese Geschlechtsteile-Zensur, das ist wohl das erste Mal eingeführt worden, nachdem Japan nach dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen amerikanische Kultur. Aber die Abteilung für solches Zeug ist auch genau wie bei uns früher so Pornolin. Das ist so ein schmieriger Teil von einem, also in Akihabara gibt es ein siebenstöckiges Comic-Kaufhaus und Nerd und Scheißdreck. Und da gibt es halt ein Stockwerk und das ist echt so schummrig beleuchtetes, abgespeckiges Dings mit halt kilometerweise Tentakeln und was weiß ich. Aber es ist auch nicht, so Mainstream, wie das hier immer erzählt wird. Mainstream ist hier Totoro. Ja, nee, es gibt unglaublich viel Vielfalt und so weiter. Aber die Otakus an sich sind so ein bisschen verpönt. Ja, die Japaner schämen sich da im Endeffekt. Ja, aber weitergeführt von dem, es gibt weniger Vergewaltigungen als im Westen. Ich frage mich, weil es da Loli-Porno gibt. Es gab ja in Amerika eine Korrelation zwischen der Einführung von leicht erhältlichem VHS-Porno, sodass die Leute nicht mehr in die Porno-Kinos mussten. Und auch, sobald die VHS-Pornos raus waren, ist die Vergewaltigungsrate eingebrochen. Und ich frage mich, wie das in Japan ist mit Loli-Pornos. Ja, genau so sein. Ja, und es ist ja auch nicht nur Loli-Porn, sondern es ist für jeden, der einen speziellen Geschmack hat, gibt es irgendwas. Ja? Also jeder kann das in irgendeiner Form ausleben, fantasiemäßig, in einem Buch, in einem Film, in einem, was weiß ich. Oder diese Love Hotels sind ja auch nur dazu da. Die haben dann so Themenräume halt, Schlosskeller oder Königinzimmer oder Space Station oder was weiß ich. Ja, dass du deine Sexualität feierst und sie zelebrierst und irgendwie gesund ausleben. Gesund auslebst, genau das. Danke. Ja. Und dass du sie eben nicht wie bei uns mit diesem, wir hatten es vorhin schon mit puritanisch und auch das protestantische, dieses Ja, spiel nicht an dir rum, Hände auf die Bettdecke. Ja, diese Scheiße, ja. Nee, aber das sind Sexisten. Weißt, die haben zwar weniger gesellschaftliche Probleme mit Vergewaltigung, aber die haben eine toxische Kultur, die muss sich ändern. Und, und wenn sich die nicht ändert, dann müssen wir uns echt was überlegen. Dann müssen wir am besten nachschauen. Schicken wir wieder schwarze Schiffe hin. Ja, weil das geht einfach so nicht weiter. Nein, guck mal, die haben von sich aus gesagt, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, haben alle Leute rausgeschmissen aus dem Westen und haben 100 Jahre lang oder wie lange haben das zugelassen, bis die Amis mit Gewalt kamen und es geöffnet haben, um handeln zu können. Ja. Wobei also, hätten eigentlich lieber gesagt, lasst uns in Ruhe. Wobei man da anmerken muss, dass dadurch, dass die Amis vorbeikamen und die gewaltsam geöffnet haben, hat Japan die Industrialisierung früher mitgemacht wie später. Was so ein gemischtes Ding ist. Aber ich weiß es nicht, ob das wirklich, also die Japaner, wenn die mit dem gleichen Elan da dran gegangen wären. Ja, aber ich finde das extrem interessant bei Japan, weil Japan ja im Vergleich vor relativ kurzer Zeit aus dem Mittelalter raus ist. Also die sind ja im Prinzip, na gut, die hatten ein sehr weit entwickeltes und philosophisch und so weiter, waren die viel weiter. Also die brauchten nicht so eine Aufklärung, wie wir hier hatten und so eine Renaissance. Aber die sind ja im Prinzip aus einem sehr wenig entwickelten direkt in die Industrialisierung. Und dann zack, zack, Zweiter Weltkrieg waren sie eine Macht, mit der jeder rechnen musste. Ja. Das ist total abgefahren, wenn man sich das überlegt. Ich glaube, das liegt einfach an dieser Insellage und an den inhärenten Bedrohungen wie Vulkanen, Erdbeben, dem ganzen Scheiß. Wenn du lernst, dass du zusammenstehen musst, dann entwickelst du ein gezwungenermaßen ein System, das funktioniert. Das siehst du ja auch in diesen ganzen Notfallplänen. Wenn es da wackelt, dann strömen die Leute auf ihre Evakuierungsplätze und alle sind cool und also dieses ständige Bedrohung, das schweißt zusammen und das zeigt einem einfach, es gibt genug Dreck da draußen. Da muss man sich doch auch jetzt nicht noch untereinander fertig machen. Ja? Ja. Und genau das geht dieser Diskussion ja ab. Das ist ja auch eine von meinen, also es war das, warum ich eigentlich überhaupt damals irgendwie vor 2 Jahren im August den Hals dann auch voll hatte, weil das ist doch nun mal mein Rückzugsraum, auch zocken. Ja? Wo ich eben genau wirklich nichts mitkriegen will und will mich in einer Welt verlieren, sei das in einem Rollenspiel oder sonst wo, und will einfach mal weg, will mal durchatmen, will mich mal entspannen. Ja? Und das noch den Leuten madig zu machen, dass das dann zu gesellschaftlichen Verwerfungen führt. Ja? Und das auf allen kulturellen Bereiche auszuweiten auch noch und zu sagen, das ist sexistisch und das und dieses Standbild muss weg und dieses Exponat geht gar nicht und dass du ein Kimono anziehst, ist ja richtig ekelhaft. Ja. Der ganze Hass, wo kommt das her? Was soll das? Ich habe dann immer das Gefühl, dass dann so die Anita Sarkeesian hinter mir steht und mir ins Ohr flüstert, wenn ich Alarmstufe Rot 2 spiele, you're a sexist, you're a bigot, you want to make war. You're fucking white male. Nein, die waiting for the next cutscene with the hot sergeant. Ja, weißt du, nein, ich meine, das ist übertrieben dargestellt, natürlich, aber ich hatte das auch für mich immer, waren Videospiele ein Rückzugsort, gerade um auch keine politischen Themen um mich herum zu haben. Also um einfach Entspannung und Freude zu haben und nicht mehr anhören zu müssen. Man kann ja wie zum Beispiel in Civ oder Rome oder Papers, Please ruhig Spaß an Spielen haben, die durchaus auch politischen Hintergrund haben. Also ist schon beides möglich. Aber halt an einem anderen Tag will ich einfach Leuten auf die Fresse hauen und spiele Double Dragon halt. Ich finde das keine Ahnung, Japan ist so ein, das ist schon faszinierend. Also ich bin weit davon entfernt, dass ich sage, oh, ich bin Weeaboo und ich ziehe mir jetzt ein Kimono an und kaufe mir einen Katana für 50 Euro im Waffenladen hier. Aber ich finde das interessant, wie sehr sich diese Kultur selbst zelebriert. Und was ich auch interessant finde, ist, wenn du da reinguckst und viel von dem Kulturmaterial von denen konsumierst, an wie vielen Stellen dann doch der Zweite Weltkrieg durchscheint. Dieses und, Trauma ist bitter. Ja, genau. Aber das ist ja in Deutschland nicht anders. Guck dir doch mal die deutschen Filme nach 1970 an, diese ganze Fassbänder und das ist doch alles. hat alles irgendwie mit Hitler zu tun und oder dann eine Zeit lang hat er alles mit der DDR zu tun. Eins der bekanntesten, Gundam, mit den Kolonien, die außen sind, die sich gegen die böse Erde wehren müssen. Und die Kolonien sind natürlich Japan und die Erde ist Amerika. Und das ist abgefahren, wie oft das dann doch irgendwie durchscheint und was das für ein Trauma für dieses Volk gewesen sein muss. Also die Deutschen können sich damit, glaube ich, nicht wirklich vergleichen, weil auf uns keiner Bombe gefallen ist. Deswegen haben die keine Gummimonster-Kostüme, die irgendwie Städte zertreten. Ach ja, natürlich. Aber vielleicht sollten wir den Japan-Block mal irgendwie zum Abschluss bringen, damit wir sind schon bei 2 Stunden. Na gut, ja, bei der Mitte, also 3 Stunden. Ich gebe jedem von diesen Wahnsinnigen mit Kimonos, Samurai-Schwertern und Anime-Kissen den Rat, spart euch das Geld für den Scheiß, fahrt dahin, leistet euch mal ein gutes Zimmer, Blick auf den Fuji, legt euch abends in einen Onsen und dann ist Japan irgendwie erlebbar, aber halt mit diesem ganzen Gefuchtel hier und nur über Anime und irgendwelche YouTube-Kanäle, das ist Blödsinn. Gebt euer Geld lieber für ein Flugticket aus, die gibt es ab 600 Euro. Billig unterkommen kann man da auch entgegen jeder Legende und macht das einfach, anstatt euch so einen Scheiß zu kaufen. Ja. Nun gut, ich lese weiter. Die große Kunst des guten Charakterdesigns. Jennifer Pankratz kümmert sich um Story und Game Design beim Essener Entwickler Piranha Bytes mit den Spielen Risen und Alex. Wir haben sie gefragt, wie man gute Charaktere schreiben kann, ohne dabei auf sexistische Stereotype zurückzufallen. Ein Charakter würde sehr viel mehr Tiefe bekommen, wenn man ihnen im Verlauf des Spiels genügend Raum geben würde, sagte Pankratz. Ein Charakterboden kommt erst dann zum Tragen, wenn es auch eine Möglichkeit für den Spieler gibt, eine Veränderung im Verlauf der Dialoge, Cutscenes etc. wahrzunehmen. Dafür werden dem Charakter typischerweise mehrere Intentionen und Eigenschaften verliehen, die auch gerne widersprüchlich sein können. Neben verschiedenen stilistischen Mitteln hilft es auch jedem Charakter, und sei sein Auftritt auch noch so kurz, eine eigene Hintergrundgeschichte, Stimmfarbe und Haltung zu geben und bereits vor dem Schreiben des Dialogs eine Vorstellung zu entwickeln, wie er dem Spieler begegnet. Je mehr Arbeit man also in die Vorarbeit eines Charakters investiert, desto leichter fallen auch die Dialoge. Stereotypen seien dabei natürlich auch oft ein sehr hilfreiches Mittel, um Charaktere Leben einzuhauchen. Je kürzer die Dialoge für einen Charakter sind, desto eher bietet es sich an, einen Stereotypen zu wählen und auch zu überzeichnen, damit der Spieler weiß, womit er es zu tun hat, erläuterte Pankratz. Entscheidet man sich bewusst gegen einen Stereotypen, um dem Charakter mehr Tiefe zu verleihen, braucht man in der Regel mehr Mittel, um dem Spieler zu erklären, wer genau der Charakter ist. Sonst läuft man Gefahr, einen farblosen Charakter zu zeichnen, dessen Intentionen der Charakter nicht versteht, der Spieler nicht versteht. Selbstredend hat man als Story-Designer, also beim Protagonisten, selbst die Möglichkeit, einen schönen Charakter zu entwickeln. Doch nicht immer werden neue und interessante Charaktere positiv von der Spielerschaft angenommen. Weibliche Figuren, die dabei von der Norm abweichen, haben es besonders schwer. Das hat der Game-Designer Daniel Z. Klein von Riot Games jüngst in den Reaktionen einiger League of Legends-Spieler erfahren, die auf die Vorstellung der neuen Figur Talia extrem aggressiv reagierten. Talia entspricht nicht dem klassischen Schönheitsideal. Sie hat dicke Augenbrauen und einen breiten Nasenrücken und kämpft mit sich und der Angst, ihre neu entdeckten elementaren Kräfte in den Griff zu bekommen. Neben vielen positiven Rückmeldungen gab es jedoch auch einige Spieler, die Talia als hässlich beschimpften und von den Designern mehr heiße Charaktere einforderten. Wie soll das denn zu diesem Charakter passen, wenn sie sich sexy schick machen würde für ein abendliches Date, fragte Klein auf Twitter und ergänzte, dass es ja bereits 33 andere weibliche Champions in der großen Riege von League of Legends gäbe, die sexualisiert dargestellt werden. Das hat er bestimmt nicht so wörtlich gesagt, ganz ehrlich. Den Vorwurf der Einschränkung der künstlerischen Freiheit gab Klein diesmal an die sich beschwerenden User zurück. Uns auf einen bestimmten Körpertyp festzulegen, schränkt uns als Künstler ein. Der Hass und der Unmut gegen den offen ausgesprochenen Gamergate-Gegner ging schlussendlich sogar so weit, na gut, dann hat das vielleicht doch so gesagt, sorry, dass seine transsexuelle Lebensgefährtin, die ebenfalls bei Riot arbeitet, per E-Mail auf extrem beleidigende und transphobe Art angegriffen wurde. ihr wurde vorgeworfen, ihre Beziehung zu klein nutzen, um ihre transsexuellen Ansichten in die Charaktere des MOBA zu bekommen. Was schon allein deswegen ein völlig abwegiger Vorwurf ist, da weder sie noch Daniel Klein die Charaktere zeichnen oder entwerfen. Ja. Haben das falsche Bild ist eingeblendet, aber ich weiß nicht warum. Aber inhaltlich, die League of Legends Community, die ist zum Teil ziemlich aggressiv. Also wenn du das spielst, ich war mit Abstand, fand ich so die furchtbarste Community, in der ich je gezockt habe. Schrecklich, so viel Franzosen. Aber was ich sagen muss, ist, die haben irgendwann ein System eingeführt, das, um sozusagen das Flaming unter Kontrolle zu bekommen. Und kurze Zeit, nachdem das System drinne war, habe ich die alte Community, die so aggressiv war, wirklich vermisst, weil die Leute mittlerweile in-game kaum noch miteinander chatten und sich nicht mehr unterhalten. Und wenn dann nur so ein ganz leichter, passiv-aggressiver Kommentar und das war's. Also das Spiel hat sozusagen die eigene Community gekillt, dafür, dass dann halt keiner mehr flamed. Und da musste ich sagen, ich habe mich früher immer darüber beschwert, dass alle flamen, und ich habe es später aber vermisst, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das Spiel schon auch oft gespielt, ich habe bestimmt 1000 Stunden oder so in das Game versenkt. Also ja, League of Legends ist ja MOBA, und League of Legends, was das Flaming angeht, zu Dota ungefähr vergleichbar wie Call of Duty zu Counter-Strike. Weil in Call of Duty ist irgendwie der Altersdurchschnitt ein bisschen geringer und es wird mehr Bullshit getrieben. Und in League of Legends ist ähnlich. Ja, wortwörtlich. Also. Und das mit den Franzosen ist kein Witz. Das ist in einem MOBA, muss man sich mit den Leuten verständigen können. Und die Franzosen sind kulturell eher so, dass sie sagen, ich lerne nicht Englisch. Ja. Sprechen lieber Französisch mit dem einen Buddy von vier Buddies. Anstatt, dass sie beide Englisch reden und dass man sie mit allen fünf absprechen kann. Ja, und ich will auch nochmal an PC Games appellieren, ihre Quellen besser auszuwählen, weil ich habe hier mal den Tweet vom Herrn Z. Klein, der da Gamergate als einen Cesspool of the most awful human beings beschreibt. Also warum frage ich so jemanden denn überhaupt erst so platzfüllend nach seiner Meinung? Ja. Der andere Leute als Cesspool of the most awful human beings bezeichnet. Sowas mache ich nicht. Warum fragen die nicht mich? Ich hätte mehr Recht dazu. Ich frage mich auch so diese, also wenn er da schreibt, die schlimmsten menschlichen, einfach die schlimmsten Menschen, ich tue seit 10 Jahren ehrenamtlich arbeiten und mich engagieren. Ich bin als arabische Frühling war nach Tunesien geflogen, geholfen dort eine Zivilgesellschaft mit aufzubauen. Und ich bin auch in Gamergate, bin ich auch ein schlechter Mensch? Also weiß nicht. Oder ist vielleicht eher ein schlechter Mensch? Die Antwort ist ja, du bist ein schlechter Mensch. Ja, definitiv. Ich bin ein Hatero. Ja, weil du dein Privilege nicht schätzt. Nee, wenn das schon wieder so ein Typ ist, dann gehe ich davon aus, okay, das waren ein, zwei Trolls oder Arschlöcher und das war's. Und der ist halt so ein hyperempfindlicher Typ wie die meisten Aggros. Hat das halt vollkommen aus der Proportion rausgesteigert. Ja, wird's auch. Mhm. Weil ich meine, die League of Legends Community, die ist riesengroß. Die haben, glaube ich, 30 Millionen Spieler, die sich wöchentlich einloggen und irgendwie 12 oder 10, die sich täglich einloggen und über 100 Millionen Spieler, die irgendwie Accounts haben, die auch relativ aktiv sind. Und ich weiß nicht, ein Bekannter von mir, Pro-Gamer, der hat gestreamt und dem haben sie während dem Stream seinen Kopf auf Nacktbilder, auf Gay-Pornos reingeschnitten, ihn angetweetet und DDoSed, damit er während dem Stream das Spiel verliert. Und sowas wird nicht erwähnt. Irgendwas mit Harassment passiert, dann ist es nur gegen Frauen. Es ist noch nie gegen einen Mann aufgetreten. Nee, vor allem wird ja auch gesagt, hey, es wurde positiv reagiert. Nur einige wenige, die wir uns jetzt rauspicken und zu einem emblematischen Problem machen, das die ganze Industrie definiert. Ja. Und das zeigt auch mal, wie sieht gut aus. Zu den Quellen, diese Freundin von ihm, die da genannt wird, Ist eine Figur, die man aus der Frühzeit von Gamergate noch unter dem Tag Archivist Becker kennt. Was? Da wie ist das? Jede Menge Drama und Spaghetti und Durcheinander gestiftet hat mit mal hier, mal auf der Seite und ja, die war ja erst pro und dann neutral und dann wieder pro und dann wieder neutral und dann 100% dagegen. Es ist das Schlimmste, was es gibt. Das sind alles Nazis. Ja, ja, also. Archivist Becky, die macht ihr Geld damit, dass sie Videospiele archiviert und sammelt. Also alte Spiele, die Cartridges. Und die ist dann endgültig. Hat sie Gamergate verloren gegeben, als ein paar Gamergater gesagt haben, Mädel, was du machst, ist vollkommener Quatsch, man kann die auch einfach emulieren. Oh, da sind wir ja eines Besseren auch schon belehrt worden. Ja, und das... Ganz ist da diese französische Maschine für zu bauen. Ja, nee, das geht nicht. Und dann war sie richtig stinkig und die Welt ist zerbrochen. Naja, ich weiß nicht. League of Legends, mich hat es bei League of Legends tatsächlich, das war lange vor Gamergate und vor der ganzen Sexismus-Debatte und Gender Roles und was weiß ich alles, wovon die labern. Lange davor, bei League of Legends, hat es mich tatsächlich gestört, dass alle Frauen in League of Legends den gleichen Körpertyp haben. Ich hätte gerne mal eine dicke Bertha gehabt, einen weiblichen Tank oder sowas. Mhm. Aber keine Ahnung, das ist halt koreanisch. Und die sind, was Character Designs angeht, generell nicht so krass variabel. Ich meine, vom Charakter sieht man ja eigentlich auch nur ein Loadscreen. Und zwar wird auch für jeden Charakter eine Biografie geschrieben, aber man sieht nur ein Loadscreen und eigentlich in-game sieht man eigentlich vom Charakter so gut wie nichts. Also wie der aussieht. Du kannst noch so ganz nah hinscrollen, aber du merkst den Unterschied nicht. Die Loadscreen-Bilder, ich habe mich auch manchmal drüber lustig gemacht, haha, die haben ja sehr viel Charakter hier, die weiblichen Charaktere, habe ich immer gesagt, weil es halt immer dasselbe Körpertyp war. Aber im Endeffekt ist es halt auch so eine Power-Fantasy. Ich weiß auch nicht. Also, ja. Naja, bei, dieser komische Unterschied auch. Bei Männern ist es eine Power-Fantasy, wenn sie aussehen wie Herkules. Und wenn Frauen aussehen, wie halt Frauen gerne aussehen würden. Die Aphrodite. Ist es irgendwie nicht mehr richtig. Ja. Dann ist es Objektifizierung. Hä? Ja, weil, aber nur wenn man das Feministin fragt. Andere finden das vollkommen okay. Hm. Komm. Wir machen weiter, damit wir das mal zu Ende kriegen. Nee, ich würde tatsächlich gerne nochmal auf, weil es wurde ja eine weitere Interviewpartnerin geholt, das war die vierte Interviewpartnerin und nach einer Kombo von drei Ideologinnen ist das die erste, die absolut nicht ideologisch ist. Ja. Und der Interviewsteller hat alles daran gesetzt, sie in die Ecke zu treiben und von ihr die Antwort zu kriegen, die er haben wollte. Weil das schreibt man hier, wir haben sie gefragt, wie man gute Charaktere schreibt, ohne auf sexistische Stereotypen zurückzufallen. Also total schon die Frage im Vorhinein, okay, jetzt red über sexistische Stereotypen. Und was sie sagt, finde ich absolut gut. Gerade wenn man vom Rollenspielen kommt als Game Master, das ist 1:1. Leute, wenn ihr Rollenspiele macht und Game Master seid, lest euch das durch. Sie sagt genau das, was wichtig ist. Also, und vor allem, was sie auch sagt mit den Stereotypen. Stereotypen sind wichtig im Geschichtenerzählen. Ich finde das interessant, dass sie das überhaupt abgedruckt haben. Da sind sie wahrscheinlich gar nicht durchgestiegen, was sie da sagt. Stereotypen sind total wichtig. Natürlich, gerade das sagt ja Karen Strong, die ist ja auch Autorin, die sagt immer, das ist Shorthand. Wenn du wenig Platz hast, dann musst du mit wenigen Worten viel sagen. Und wenn du einen Stereotypen nimmst, dann sparst du Platz. Und dann kannst du einen Charakter nehmen, dann kannst du einen Charakter aufbauen, der relativ komplex ist, ohne viel zu sagen. Indem du dir halt Anleihen nimmst. Wir fragen mal den Typen da. Okay, ja, da muss ich mir jetzt wohl was ausdenken. Dann nehme ich einen Stereotyp, natürlich, weil ich damit die meiste Information in der kürzesten Zeit rüberbringen kann. Wenn er Aare sagt und einen Bart hat und ein Papagei auf der Schulter, wird es wohl ein Pirat sein. Ja. Natürlich. Es ist halt einfacher, auf sowas zurückzugreifen. Ja, ist doch auch völlig legitim. Ja. Ist doch, die ganze Kultur beruht doch auf diesen Stereotypen. Hier Campbell, Monomythos und solche Sachen. Ja, das ist doch, es ist immer irgendwie eine Entwicklung und eine Reise. Der Monomythos ist ja das Geilste, weil sie regen sich ja immer auch darauf über die Damsel in Distress auf, dass Frauen immer gerettet werden müssen und ignorieren dabei einen ganz essentiellen Teil vom Monomythos, nämlich dass der Held an einer Stelle, an einer Station des Monomythos gerettet werden muss, damit er dann gerettet wird, seine Schwächen sieht und über sich hinaus wächst. Und das ignorieren sie immer. Das ist total krass. Ja, sie ignorieren auch, dass die weiblichen Gottheiten gerade zum Beispiel in der griechischen Mythologie oder in der römischen halt durchaus selbstständige, denkende Wesen waren, die den Männern durchaus mal auf den Arsch gegeben haben, wenn sie ihnen auf den Sack gegangen sind. Ja, allein die Sachen, Zeus ist zwar irgendwie immer durchgekommen mit seinem Scheiß, aber Hera hat ihm oft genug auf die Finger gehauen. Der hat richtig Schiss gehabt vor Hera. Deswegen hat er doch Io in eine Kuh verwandelt, weil er so, oh fuck, Hera. Scheiße. Und wenn wir eh gerade noch in der Antike sind, zum Thema Frauen hatten nie Macht. Das erste Bier, was die Menschen gebraut haben, das haben immer die Frauen gebraut. Wenn die Männer mehr Bier haben wollten, mussten sie ihre Frauen fragen, ob sie ihnen mehr Bier brauen. Also wenn es keine größere Macht gibt, wie den Biervorrat zu vergrößern, weiß ich auch nicht mehr. Oder Sokrates, Xantippe. Die war vielleicht keine Philosophin, aber die war ihm verbal vollkommen ebenbürtig. Und da war der sehr, sehr devot. Wenn man den Geschichten glauben darf. Ja. Aber das sind alles ganz schlimme Stereotype und die gehören abgeschafft. Ja. Gut. Also nicht, wenn es nach der Dame geht. Also die Dame hat auch, da habe ich auch gedacht, oh, aus Versehen jemand Vernünftiges in die Interviews reingerutscht. Okay, ich lese mal weiter. Beleidigungen verschlechtern die Performance von Teammitgliedern. 67 Millionen Menschen spielen jeden Monat League of Legends. Ah ja, da haben wir so eine Zahl. Ne? Also wenn da jetzt 100 gegangen sind und der Frau da E-Mails geschrieben haben, wie viel Prozent sind das von den 67 Millionen? Leute, es ist kein emblematisches Problem, das die Industrie definieren sollte, weil es es nicht tut. Gut. Doch nicht nur Entwickler wie Daniel Klein müssen sich mit der teilweise sehr unfreundlichen, gehässigen und oft sexistischen Art einiger Spieler auseinandersetzen. Man kann nicht sexistisch gegen Männer sein. Natürlich nicht. Nee, aber natürlich, weil die dann immer, obwohl sie nicht nachfragen müssen, die wissen immer, wenn eine Frau im Team ist. Und dann, ne, ja. dann muss die Frau Support spielen, weil die hinter den Herd muss. Neulinge, die sich an das Free-to-Play-MOBA heranwagen, sehen sich oft zunächst einem regelrechten Spießrutenlauf der Diskriminierung und Demütigung gegenüber. Vor allem, falls sie sich als weibliche Spielerin zu erkennen geben. Warum macht man das auch? Ich sage auch nicht, dass ich ein Mann bin. Mit der steigenden Anzahl der spielenden Frauen steigt jedoch auch das finanzielle Interesse der Firmen daran, diese vergiftete Atmosphäre nicht mehr länger ignorieren zu wollen und ihr provokativ entgegenzutreten. Nee, proaktiv. Provokativ entgegentreten wäre komisch. Riot Games nimmt sich hier schon seit einigen Jahren eine selbstgewählte Pionierrolle ein und leistet sich ein eigenes Forschungsprogramm, das die Kommunikation innerhalb ihres Spiels wissenschaftlich beobachtet und untersucht. Erste Ergebnisse der sozialen Experimente zeigen, dass selbst einfache Eingriffe, wie etwa der Hinweis innerhalb des Spiels, dass Beleidigungen die Performance von Teammitgliedern verschlechtern, verbales Verhalten signifikant reduzieren können. Riot Games hat diese Daten und Ergebnisse neuerdings zur freien Verfügung gestellt. Es besteht also die Hoffnung, dass diese sogenannten Civil Engineering auch von anderen Firmen adaptiert und weiter ausgebaut werden und auch in anderen Bereichen des Internets und in Spielen Anwendung finden. Hm. Civil Engineering, das klingt so unheimlich. Klingt aber trotzdem, was Riot macht, Riot ist da echt gut und es hat wirklich einen Performance-Unterschied. Allerdings hat es für mich dann nur bedeutet, dass ich kreativer mit meinen Beleidigungen werden musste und ich habe dann halt immer irgendwelche, was weiß ich, aus Shadowrun, dem Rollenspiel, habe die immer Chiphead genannt und sowas. Und Fracker und was weiß ich. Aber also da kann man eigentlich nichts sagen. Die MOBAs sind die toxischste Spieleratmosphäre der gesamten Gaming-Community, glaube ich. Da ist so viel Hass. Aber das ist ein Problem mit einem Spiel, das sehr, sehr, sehr komplex ist. Sehr viel Taktik bietet, sehr viel von dem Spieler fordert. Und für einen neuen Spieler ist das erschlagend. Weil der kommt da rein und der rafft erstmal gar nichts. Der muss erstmal, ach, also wenn ich Rechtsklick mache, dann macht er das, okay, angreifen und dann, da wird man einfach überwältigt. Ich würde behaupten, dass du ungefähr 100 Stunden brauchst, bis du das Spiel genügend verstehst, dass man dir die Basics erklären kann. Ja, also, du kannst dann deinen Helden vielleicht so ein paar, aber du hast immer noch nicht taktische taktisches Verständnis. Du hast kein Map-Awareness, du achtest nicht auf Wards, du spielst Ori als AD-Carry, also keine Ahnung. Ich lasse von so einem Scheiß einfach die Finger. Das war auch jetzt geil, als die Overwatch später kam, ist in Counter-Strike, in allen möglichen Shootern und allen möglichen anderen Spielen ist die Playerzahl um 15% gesunken. Also die Serverauslastung war plötzlich, oh was, wir haben ja Platz nach oben. Und außer in einem Spiel, Dota. Ja. Dota war unverändert. Dota hat doch damals schon Gamergate beendet. Ja? Ja. Ja, aber das ist halt die Sache mit diesem Moas. Das ist war's, Entschuldigung. Und die Sachen sind auch toxisch, weil wenn da vier Spieler sind und die sind richtig gut und dann ist einer da, der nicht wirklich weiß, was er macht und der feedet die ganze Zeit. Das kann dem ganzen Team das Genick brechen. Und dann sind die vier Spieler, die richtig gut sind, die alles gegeben haben, die perfekt gespielt haben und die gegen ein wesentlich schlechteres Team oder die im Schnitt halt wesentlich schlechtere Spieler sind im Gegnerteam, gegen die müssen sie jetzt verlieren und müssen das Spiel zu Ende spielen. Obwohl, ich glaube, man kann aufgeben in League of Legends, in Dota kann man es ja nicht. Aber das muss man dann verloren geben und das kostet einem Rank-Level, dann ist man stinkig. Aber das ist einfach so, so funktioniert das. Also viel anders kann man es nicht machen. Also es ist so ungeheuer frustrierend, du meldest dann an, es dauert so 5 Minuten, geht das Spiel los, ja. Dann hast du 20 Minuten, bevor du aufgeben kannst, und dann willst du natürlich zuerst nicht aufgeben. Wenn du Ranked spielst, willst du sowieso nie aufgeben. Du spielst 40 Minuten, zu sich wirklich konzentrieren, alles rausholen und verlierst, weil jemand nicht weiß, was er zu tun hat und dann auch noch an den Mund aufmacht und noch rumflamet und dann musst du sein Ego massieren, damit die Person jetzt nicht wütend wird und dann sagst du zwar, gut, du feedest an der Top-Lane die ganze Zeit, aber danke für dein Feeding, Top, deswegen haben wir Bot von dem Gang vom Gegner. Nur damit die Person sich irgendwie wieder einkriegt und also ja, das ist sehr frustrierend. Also, da habe ich auch Erinnerungen dran, wo man wirklich halt eine Viertelstunde lang auf einen einredet, die ganze, bitte, wir brauchen dich, gib alles, du bist gut. Du ja. Zieht dir halt irgendwelche Scheiße aus dem Arsch. Ja. Die Verzweiflung, die kann man eigentlich einem Nicht-MOBA-Spieler gar nicht nahe bringen. Ja. Ach man. Gut. Nee, also das, keine Ahnung, das Civil Engineering klingt allerdings schon sehr sinister. Das tut's auch. Und das ist auch nicht die perfekte Gesellschaft. Utopia wird kommen. Gut, ich mach mal schnell Schluss. Fazit. Wir brauchen eine differenzierte, unaufgeregte Diskussion. Aber keine beiderseitige. Sexismus in der Spielebranche, in Spielen und den begleitenden Communities ist nach wie vor existent und ein Problem. Auch wenn die Anzahl an positiven Beispielen und Gegenentwürfen stetig zunimmt. Die leider oft sehr toxische Eigendynamik der Diskussion, die durch solche punktuellen Situationen wie der Microsoft Party auf der GDC 2016 entstehen und denen oft die Ruhe und Besonnenheit beider Lager fehlt, trägt leider wenig dazu bei, die Gesamtsituation zu beruhigen oder zu verbessern. Auch in Zukunft werden sexistische Spiele erscheinen, in denen Frauenfiguren objektifiziert und Prinzessinnen von starken Männerhelden gerettet werden. Neu ist, dass es immer mehr Menschen gelingt, diese Muster zu erkennen, sexistische Charakter- und Spieldesignentscheidungen zu hinterfragen und diese öffentlich diskutieren und thematisiert werden. Eine sachliche und selbstkritische Auseinandersetzung mit dem Thema ohne Verteufelung kann dann hoffentlich dazu beitragen, dass sich mehr Frauen für die Spieleentwicklung und die Branche begeistern können und davon profitieren letztlich alle. Mehr Diversität und Repräsentanz in der Entwicklung der Spiele und der damit verbundenen Durchmischung der Zielgruppen sorgt für weniger stereotype Charaktere und damit interessantere Geschichten und Spiele. Also damit widersprechen sie halt schon wieder total dem, wofür sie die Writerin gefragt haben. Ne? Ist doch unglaublich. Die halt sagt, stereotype Charaktere gehören dazu. Sich für weniger Sexismus einzusetzen bedeutet ja, nicht, dass sie sich halt nicht abdrängen von ihrem Scheiß-Narrativ. Ja, das Narrativ muss gepusht werden. Ja. Sich für weniger Sexismus einzusetzen bedeutet nicht, dass jegliche Sexualität aus Spielen verbannt werden soll oder Charaktere nicht mehr erotisch oder sexualisiert dargestellt werden könnten. Es sorgt lediglich für ein Klima, in dem sich mehr Menschen wohlfühlen, ohne von vornherein ausgeschlossen zu sein. Ohne von vornherein. Niemand ist ausgeschlossen. Übersetzung, wir wollen alles gleichzeitig haben, lauter Sachen, die sich gegenseitig widersprechen, so wie irgendwie, wir wollen Rede- und Kunstfreiheit, aber die ganzen Arschlöcher, für die wollen wir das nicht haben. Nee, und vor allem auch solche Sprüche. Und hier in dem Fall, ne, wir wollen das alles gleichzeitig haben, und aber es sind noch nicht genug von unserer Clique irgendwo sitzend. Also ihr müsst die noch holen, Diversität fehlt. Irgendwelche von unseren Freunden sind noch nicht dabei oder so, oder unser Freundeskreis noch nicht groß genug. Also es sorgt lediglich für ein Klima, in dem sich mehr Menschen wohlfühlen. Also ich habe mich, um ehrlich zu sein, nicht wohlgefühlt, als Anita Sarkeesian weltweit in den Medien erwähnt wird, dass eine Vorstellung von ihr abgesagt wird, weil eine Bombendrohung reinkommt und ich von einem SWAT-Team evakuiert werde, wenn ich auf einer Journalistenkonferenz bin. Ja, und wird aber jeder Journalist mich ignoriert und das abtut, was ich da mitbekommen habe. Das, ich weiß nicht, weißt du. Wo ist hier Listening Belief? Welche Stimme wird hier klein gemacht, ne? Im Grunde würde ich mich freuen, wenn weniger Bombendrohungen überhaupt erwähnt würden, weil es dann nur mehr Spacken gibt, die das auch machen. Aber ich finde es einfach interessant, wie alles, was sie dort schreiben, halt so nicht umgesetzt wird, sondern nur für ihre Ideologie. Und das, wenn du nicht für die Ideologie sprichst, ausgeschlossen wird. Woran ich mich hier total aufhänge gerade, ist die leider oft sehr toxische Eigendynamik der Diskussion. Leute, erstmal zu toxisch, Trolle existieren und sie sind eine Minderheit. Und dann Eigendynamik, wie können die es wagen, so einen Artikel zu machen, der vollkommen einseitig ist, der nirgendwo die Gegenseite zum Wort kommen lässt, und dann zu sagen, oh, das ist eine Eigendynamik, wir haben überhaupt keinen Einfluss darauf, wie diese Diskussion geführt wird. Natürlich sind die Leute dann angepisst, wenn man hier so eine Propaganda präsentiert kriegt, in 10.000 Wörtern oder was das jetzt war, wo sich alles dauernd wiederholt und selbst widerspricht. Ja, das ist auch der Kafka-Trap, den sie jetzt wieder aufbauen, so. Nach dem Motto, jeder, der jetzt was dagegen sagt und sagt, dass das alles Bullshit ist, was sie da reden und da nur ihre Clique schillen, da können sie dann auf ihren letzten Absatz da verweisen und sagen, so, ja, hier, das ist ja wie üblich, ne, wir sind ja hier die Vernünftigen, und wenn man uns jetzt hier anfeindet, dann ist das ja nur wegen Hass oder was da gar nicht was. Ja, klar. Es ist, die Diskussion ist toxisch, weil jemand nicht mit unserer Meinung übereinstimmt. Deswegen ist die Diskussion toxisch. Und auch dieses, und denen oft die Ruhe und Besonnenheit beider Lager fehlt. Na, schön, dass ihr es gesagt habt, aber ich glaube nicht, dass ihr das wirklich meint. Also eigentlich, also der ganze Artikel von vorne bis hinten beleuchtet nur wenige Trolls von einer Seite. Vor allem der Satz ist auch lustig. Trägt leider wenig dazu bei, die Gesamtsituation zu beruhigen oder zu verbessern. Auch in Zukunft werden sexistische Spiele erscheinen. Wie stellt ihr euch die Gesamtsituation vor, liebe Autoren, wenn die verbessert ist, dass weniger sexistische Spiele erscheinen oder was? Aber ihr wollt niemandem was wegnehmen, ne? Mhm. Ja, was geht in eurem Kopf vor? Könnt ihr nicht, ihr habt vor drei Sätzen sagt er das eine und jetzt sagt ihr was völlig anderes. Und wenn man euch darauf hinweist, wird man geblockt oder beschimpft. Vollkommen vorweggegriffen, dass die Situation überhaupt verbesserungswürdig ist. Ja. Da fängt die Diskussion doch schon an. Ja. Aber das sehen die natürlich nicht ich so viel. Es gäbe sicher auch viele, hätte in den 80ern viele biedere Hausfrauen gegeben, die in der Metal-Szene gern einiges verbessert hätten. Natürlich, gibt es ja auch immer noch Metal. Mehr Blümchen und irgendwie vielleicht auch mal Plüsch und so. Ja. Also es wird immer überall jemanden geben, dem was nicht gefällt. Vorhin haben wir von der Party gesprochen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, auf eine Party zu kommen, die mir nicht gefällt. Nicht nur Tänzerinnen. Es kann scheiß Essen geben, es kann scheiß Getränke geben, es können eklige Leute da sein. Es kann draußen sein und es regnet, es kann zu heiß sein, es kann zu kalt sein. Ja? Also es wird immer irgendeiner irgendwas zu meckern haben, aber es ist nun mal so, dass der Großteil der Männer heterosexuell ist und nicht abgeneigt, auch mal einen schönen Frauenkörper zu sehen. Und das werdet ihr aus uns auch nicht rausprügeln rausideologisieren. Passend zu dem Beispiel mit der Party könnte man sagen, diese Leute sind ja im Prinzip die Regenschirmverkäufer, die vor deiner Party stehen und sagen, es wird gleich regnen, es regnet die ganze Zeit, alles ist total nass, du brauchst dringend meinen Regenschirm. Ja, nur meinen Regenschirm. Werden, wenn du jetzt meinen Regenschirm für das kaufst. Und wenn du keinen kaufst, bist du ein Hater. Ja, die Leute in Amerika. Das Ende der Welt naht, kauft meinen Kartoffelbrei in großen Mengen. Bonus-Buckets. Das Ende kommt. Aber ich wollte sie noch mehr erwähnen. Jennifer Pankratz von Piranha Bytes, ein Leuchtturm der Hoffnung in einem Sumpf aus Ideologie. Ja. Ich habe kein Wort von dem, was sie gesagt hat, war irgendwie ideologisch. Das war alles super professionell und die weiß, was sie sagt. Ja, guck mal, die Frau hat an Risen mitgearbeitet. Das ist ein Spiel. Als ich bei den anderen recherchiert habe, waren das meistens kleinere Indie-Projekte oder halt Handyspiele, wo man irgendwas rumschieben muss. Oder Artillerie-Handyspiele, wo du einen alten Worms-Clone spielen kannst und so. Also, ja. Du merkst es halt, die Professionellen, die wissen halt, wo der Hase läuft. Ja, für so ein Handyspiel musst du ja auch so narrativmäßig nicht wirklich so... Der rote Vogel fliegt so weit, der ist böse, weil... Ah, toll. Ach, ja, aber 2,5 Stunden hier unseres Lebens vergeudet. Ach, vergeudet nicht wirklich, viel reflektiert, nee, denke ich. Nee. Und es hat ja auch therapeutischen Wert. Ja, das stimmt. Aber man muss auf jeden Fall erwähnen, dass die Kommentare einem in großen Teilen eigentlich Hoffnung machen. Entweder sagen Leute, jetzt hört man mal mit dem Scheiß auf. oder es gibt auch natürlich die Leute, die sagen, sofort löschen den Scheiß. Die Doofen gibt es natürlich auch. Aber es gibt auch viele Leute, die Quellen posten und sagen, hier, guck dir mal das Sargon-Video an. Und, ja. Hier, Kommentar von Nobis. So viel Text und so viel Müll darin. Ich kann mal nur sagen, das ist Natur. Männer, das ist eine Freude, schöne Frauen anzusehen. Ich finde es ja nicht mal mehr schlimm, dass der Blickwinkel von den Feministinnen dargestellt wird, aber irgendwie das als Autor ein bisschen kritischer hinterfragen, wenn man theoretisch Journalist sein möchte, wäre schon irgendwo angebracht. Also einfach auch ein Gegenargument aufbringen. Huch, wir sind nur Blogger. Ja. Ständig dieses doppelzüngige, wir sind an einer Diskussion interessiert und dann aber niemals mit der anderen Seite irgendwie... Nein, das verspricht er gar nicht. Da steht, wir brauchen eine differenzierte, unaufgeregte Diskussion. Aber er meint nicht die Diskussion im Sinne, wie wir das meinen, sondern er meint, wir müssen ganz dringend darüber diskutieren, warum das alles so sexistisch ist. Er meint nicht eine Diskussion zwischen Befürwortern von den Krempel und Gegnern. Er meint, Gesellschaft ist gefordert, das jetzt und hier zu diskutieren, sozusagen, wie sexistisch das alles ist. Nicht ob und ob das schlimm ist und so, sondern nur die Tatsache, dass das so schlimm ist und wie man bloß mehr schwarze, transsexuelle Rollstuhlfahrer in die richtigen Positionen bringt, um das nur damit geht. Man müsste eigentlich so ein Sprite-Spiel machen, wo eine schwarze, queere, transsexuelle Rollstuhlfahrerin mit einem Mac-Rollstuhl rumfährt und die ganze und nur Leute niedermetzelt und dann ist so blutig wie das alte Blut du. Das wäre schon cool. Oh Mann. Aus den Kommentaren. Hihihi, Frau Sarkisian. Ich deaktiviere die Kommentare und Wertung unter meinen Video, extrem gut recherchierten Videos. Lässt grüßen. Ach ja, da war ja auch Double noch Filter. Triple checked. Ich finde das total geil. Die haben ja die Filterbubble erwähnt und die auf die Gegenseite angewendet. Das ist wahnsinnig. Wir haben keinen Blockbot. Es gibt keinen Gamergate-Blockbot. Es gibt nur den Anti-Gamergate-Blockbot, der von den Anti-Gamergatern gegen Gamergater benutzt wird. Aber naja. Viel das nach 2 Jahren PC-Games. Nach 2 Jahren, die ihr Zeit gehabt habt, irgendwie euch mit dem Thema hier und da mal zu beschäftigen, winkt ihr von einem Gastautor was durch, Ach, da wird einem schwindelig. Wie gesagt, packt euch doch mal in die eigene Nase. Die PC Action hat euch jahrelang gute Kohle gebracht und jetzt tut ihr so, als seid ihr irgendwie Jesus persönlich oder euer Gastautor tut so. Das ist einfach peinlich. Das sieht auch jeder. Ja, du bist ein Hater. Ja. Das sind alle Hater. Sowas kann auch nur von dem Gamergator kommen. Sony. Nee, aber das ist für mich ja schon seit langem so, dass ich die ganze Zeit diese Müllartikel sehe und dann sehe ich darunter hunderte Kommentare, wo mir das Herz aufgeht. Weil ich habe mir gerade eine Hater-Raid aufgemacht. Don't drink the Hater-Raid. Ja, weil das mit den Kommentaren so gut ist, wollen sie die auch unbedingt überall weg haben. Deswegen wird da ja auch pausenlos nur drüber gebitcht. Deswegen hat die Süddeutsche Zeitung ja auch schon gar keine Kommentare mehr auf ihrer Seite. Ja, wie dieser schreckliche Kommentar, der 123 positive und nur 7 Gegenstimmen. Das können wir so nicht stehen lassen. Das ist echt irre, oder? Das ist ja, da ist einfach eine Mehrheit da, die nicht denkt, was ich denke. Wie geht denn das? Ja, das Video war bei Mami und Papi nie so. Das Video von Herrn Fischer von der Republika hat auch ein sehr gutes Like-Dislike-Ratio. Viel besser als die meisten von denen. Tja. Das ist echt so die Maus, die brüllte. Ne? Irgendwie, eigentlich ist das so ein ganz kleiner Haufen, aber durch ihre Scheißvernetzung und gerade halt in die Medien, ja, zu diesen Megafonen, können die so tun, als wären sie ganz viele und es sei allen Leuten wäre dieser Sexismus so extrem zuwider. Unglaublich. Ja, Männer sind halt für Feministinnen das, was für strenggläubige Schwule sind. Ich warte echt, bis sie anfangen, auf die alten Filme loszugehen und dann einer nach dem anderen irgendwie entweder zensiert oder... Guck mal, mein Lieblingsbeispiel sind die Filme hier, Peter Sellers, Inspektor Clouseau. Da sind so viele rassistische, nach deren Blick, rassistische Stereotypen drin, vom Chinesen über den Franzosen und keine Ahnung, ja. Die Filme kannst du eigentlich gar nicht mehr zeigen. Die sind ja aus einer Zeit, wo Sexismus oder halt Chauvinismus durchaus noch so salonfähig war. Und wenn man schon bei der einen Perle nur sieht, wie viel Szenen da eigentlich schon raus müssten, damit diese Leute beruhigt sind, ich freue mich schon drauf. Später gibt es dann irgendwie so die bereinigten Fassungen von so alten Filmen, die sind dann alle 30 Minuten lang. So. Nee, die werden dann lokalisiert und kulturell angereichert. Mhm. Und Chris, du bist eine fiese Sau. Chris, du Schwein. Du fieses Schwein. Wo wir ja gerade von einem Blogbot geredet haben, das hatten wir beim Stream ganz vergessen, weil es ja schon vorher so ein bisschen rumging. Fräulein Renny Lee Harper, die Autorin des GamerGate-Blogbot war in Berlin und zwar war sie bei Microsoft, wie ich herausgefunden habe. Und da gab es irgendwie von Microsoft eine Veranstaltung, irgendwas zum Thema, wie nennen die das, Annotations. Und da hat sie in einem Panel einen Vortrag gehalten über Unconsent and Abuse in Annotation Systems. Mit einer ganz merkwürdigen Beschreibung, aber das können wir uns vielleicht dann am Sonntag nochmal komplett durchlesen. Aber da sieht man es mal wieder, da beißt sich der kleinste Kopf der Schlange in einen ganz dicken Schwanz der Schlange. Und im Vordergrund ist extra ein Gunny Beardman für Kontext. Ne, for scale. For scale, genau. Gunny Beardman only for scale. Aber das hat mir echt schon fast körperlich wehgetan, dieses Bild, als ich es das erste Mal gesehen habe. Und auch, also, diese Unverfrorenheit, die haben, diese Tweets von Randy einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen, offensichtlich. Die reagieren ja gar nicht drauf, wenn man ihnen diese Beweise schickt, die Randy ja auch gar nicht abstreiten kann. Ja, set yourself on fire und ich dox jetzt hier gleich den Gerichtsvollzieher, wenn er nochmal kommt und so. Ja, das Ich verstehe es nicht. Warum macht sich so eine Vizorek, hat die keine PR-Beraterin? Und alle, it's okay when we do it. Hey, was? Marsaffel, zitiert von Randy Harper? Yes, yes, yes, yes. Ja, ja, der weit gekommen. Marsaffel hier, jetzt prominenter. Ich bin auch von hier geblockt. Ich weiß nicht, ob automatisch oder... Ja, ich glaube mittlerweile automatisch. Ich glaube, die haben sich extra die Zeit genommen, jetzt, wo die Dame schon mal da hatten, uns jetzt doch noch mit auf die Liste zu setzen. Weil ich bin mittlerweile auch bei den ganzen Leuten überall geblockt. Ja, Donald Fonso hat ja leider nicht reagiert. Das hätte ich gern gesehen, dass er da vielleicht mal was zu sagen hat. Ja, Frau Witzurek sagt, I can predict the future. Here, isn't assholes part of hate speech? Get a thicker skin. Das ist eigentlich das Geilste. Ey, das habe ich gesehen. Das ist ja so grandios. Ich finde das lustig. Die versuchen nicht mehr, das zu verstehen. Vor allem auch unten noch das Why me? Just asking. Blocking me gave you a thicker skin. Ach du Scheiße. Scheinbar. Ach du Scheiße. Und ich raff's nicht. Die Leute lesen sich das auch nicht durch, oder? Ich meine, da sind Tweets, wo die wenn wir das machen würden, würden die, oh, Nancy already mentioned to Mark. Hier, geh noch mal hoch. Geh noch mal hoch. So ein Stückchen hier. I already mentioned to Martha, that it's definitely missing some red lines and arrows. Otherwise solid work image already. Ja, hast du das auch gelesen, liebe Lucy? Autofokus vom kleiner 3 Martha Deer Klüngel. Hast du das auch mal gelesen? Wie kann man sich nur Autofokus nennen, dreckige Schweine? Handfokus! Ja, ich habe auch auf den Fokus. Nee, Autofokus ist schon genau der richtige Name. Ja, deswegen, ich denke es mir auch gerade. Ja, die stellen auch mal nur scharf auf ihre Kumpels, die am nächsten daneben dran sind. Ja, aber es tut mir echt leid. Also, ich habe mir das nicht ausgedacht und ich habe extra keine Pfeile dran gemacht, weil es braucht keine Pfeile. Und ich habe ja nicht mal, es ist ja nicht mal ein kontroverser Spruch unten, sondern es ist einfach nur die Frage, möchtet ihr nicht mal über den Scheiß nachdenken, den ihr da schwarz auf weiß vor euch seht? Ja. Ich finde das unglaublich interessant, diese steckt den Kopf in den Sand Haltung. Ich würd extrem gerne mal bei einem Interview hören, also die Witzurek, wenn die mal jemand fragt, hey hier, du bist doch gegen Hate Speech im Internet, und assoziierst dich aber mit Randy Lee Harper. Und Randy Lee Harper ist eine bekannte Harasserin, die Leute unter Druck gesetzt hat, die ihre Follower auf Leute gehetzt hat, um die noch weiter unter Druck zu setzen, als sie es selbst kann. Wie äußerst du dich dazu? Ja, das soll mal jemand fragen. Ja, vor allem der Blogbot war ja halt eben auch als Blacklist eingesetzt. Ja klar, das war ja noch schlimmer. Also Industrie-Schwarzliste, wo dann, oh ja, Leute, die da draufstehen, die stellen wir nicht mehr ein. Und das ist ja auch der kleinste Teil an Sachen über Randy Harper, den man posten kann. Ich habe extra nur Sachen genommen, die am Thema sind und ja, nicht als Character Assassination oder irgendwas ausgelegt werden können. Ja, nicht den Meth-Kram und was da noch alles gibt. Keinen Meth-Kram, keine Hunde, keine Kinder, die man verkauft hat oder irgendeinen Scheißdreck, das brauche ich alles nicht. Allein diese vier Tweets oder Tweet-Chains reichen vollkommen aus, dass jeder von euch nachdenken müsste da draußen. Aber nein, ihr macht euch noch lustig drüber. Und aus welchem Grund? Warum schützt ihr jemanden wie Randy Lee Harper? Was bringt euch das? Wagenburg bilden und dann habt ihr die Harasser im eigenen Haus? Ja, die kann es euch mit dem Safe Space nicht so ernst sein. Die wollen es ja genauso haben, ne? Also die Witzurek, also wenn sie jetzt noch programmieren könnte oder so schlecht programmieren könnte, dann wäre das wahrscheinlich schon lange geschehen, dass sie da so ein Kram irgendwie macht. Weil ich sag mal, diese organisierte Lüge-Nummer ist ja auch so ein Hardmob-Ding irgendwie, ne? Also wo sie da letztes Jahr auf der Republika diesen Hardmob-Kram irgendwie geschillt hat, da kam sie dann dieses Jahr mit organisierter Liebe um die Ecke. Ich schaff's nicht, mir diesen Republikan-Ding ganz anzugucken. Ich habe mehrmals angesetzt zu dem organisierten Leben, aber das ist ja eine... Ich habe es auch nicht gesehen. Eine derartig abartige Show. Ich schneiden immer wieder zwischen den Sätzen. Ihr habt es nicht erlebt und für euch hat es mit Pegida angefangen, aber uns haben die schon immer böse angeguckt, aber euch haben sie angelächelt. Das ist Schmierentheater. Aber daran merkst du halt auch, was die mit diesem Hate Speech Kram wollen. Die wollen nicht definieren, was Hate Speech ist, sondern sie wollen definieren, wer Hate Speech verzapft. Und wer das darf vor allem. Ja, wer Hate Speech ist und wer kein Hate Speech ist. Das ist genau wie verdammt nochmal, als Einstein bei den Nazis antanzen musste und die ihm halt sagten, ja, hier, wir haben viele Pläne mit dir, und er gesagt hat, hey, aber ich bin Jude, und sie gesagt haben, wir entscheiden, wer Jude ist. Ja, wortwörtlich, das ist genau so bei denen. Weil das Einzige, was sie machen, die nehmen, die sind Bigots und die tun halt sich ein anderes Ziel raussuchen. Sie sind nichts anderes wie Neonazis, die auf Juden oder auf Ausländer losgehen. Das ist nur halt von der linken Seite. Es ist genau derselbe Stick, was sie da machen. Und mit einem schönen Anstrich, einem humanistischen, feministischen, intersektionellen. Wir sind eigentlich für alle, aber gegen euch. Genau. Ja, weil ihr gegen die Minderheiten und so weiter seid. Das ist ja quasi das, was sie dann behaupten. Ja, was wir auch nur sind, weil die definiert haben, die sind für und die sind gegen die Minderheiten. Differenzierung ist, hier wird immer von Differenzierung auch gesprochen. Das ist so lächerlich. Welche Seite differenziert denn nicht? Die sagt, ihr scheiß Maskus oder bla, oder die sich wirklich mit den Sachen auseinandersetzt und Fragen stellt und eine Diskussion sucht und sagt, hier, siehst du das wirklich so ich verstehe das alles nicht. Ich meine, die schreiben Artikel und wir haben einen fast 3 Stunden Stream, weil wir uns darüber unterhalten. Mehr Diskussion geht doch nicht mehr. Aber ich glaube halt nicht, dass sich irgendeiner von der Anti-Seite jetzt hierauf positiv äußern wird und sagen wird, vielleicht machen wir ja mal zusammen einen Stream, tun Argumente austauschen oder sowas. Ja, das wäre doch mal nett. Ich fände das gut, wenn wir eine zivilisierte Diskussion hinkriegen könnten mit einem, keine Ahnung, Schott oder sonst wem, der sich traut, oder Kobel, oder sie können ja auch in Doppelpack kommen. Naja, aber ich meine, du hast doch eigentlich schon alles gehört, was die zu sagen haben. Auch in diesem Beitrag schon wieder. Dann könnte man sie ja doch mal einen Schott mit dem Schauder und so. Ja. Also, das sehe ich halt. Ja, aber ich meine, ich kann jedem nur empfehlen, sich den Stream hier anzuhören, um mal zu gucken, was wir für Hateros sind und wie schrecklich eindimensional wir argumentieren, warum wir keine Frauen in Videospielen wollen und warum unsere Charaktere alle weiß sein müssen, und so haben wir ja heute alle aufgestellt, die Forderung. Ja, ich denke, in dem Stream sind wir systematisch die ganzen Talking Points mal abgegangen, die es zu der Debatte gibt. Also wenn es irgendjemanden gibt, der unsere Positionen zu dem Kram mal ausführlich wissen möchte, das ist, glaube ich, der Perfekte. Ja. 3 Stunden on topic über. Und wenn jemand hier reinstolpert, der gar nicht weiß, was Gamergate ist, es gibt da noch einen kleinen Blog von mir, den ich eine Zeit lang gemacht habe. Gamergateblog.de, der ist noch offen, kann jeder gerne auch noch ein paar Hintergrundinformationen nachlesen, sind auch von anderen Leuten Artikel und so drauf. Wird nur nicht mehr aktualisiert, also es gibt keinen neuen Inhalt mehr, aber es gibt schon einiges an Zeug. Ja, und vor allen Dingen diese ganzen Laberköpfe auch, ne, wenn ich mir das nochmal so durch den Kopf gehen lasse. Also hier der Stapel, ne, arbeitet in der Pflege. Ich habe auch mal eine Zeit lang Pflege gemacht und also jetzt zwar nur im häuslichen Umfeld ohne Ausbildung quasi von Familienangehörigen, und ich bin auch seit Jahren irgendwie gut Kurzfreiwilliger und so ein Zeug. Hab da schon so einiges mitgekriegt und halt wie Menschen auch so drauf sind, die wirklich Probleme haben, ne, wirklich in schwierigen Situationen irgendwie sind und nicht nur irgendwie so wie diese Heinis, die die ganze Zeit sich drüber unterhalten, welche Medien diese da irgendwie von ihrem vielen Geld, was ihnen übrig bleibt, da irgendwie konsumieren, was die für einen schlechten Einfluss auf die Menschen irgendwie haben. So. Ja. Hier, kleiner Einwurf noch zu der Notch-Sache. Ich glaube, das ist Entertainment Weekly oder sowas. Die hatten einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Notch, Creator of Beautiful Game Minecraft, now calls women cunts on Twitter. Was er natürlich nicht gemacht hat. Er hat einen Wortwitz gemacht und eine Anspielung auf Mansplaining, indem er einer vorgeworfen hat, dass sie, also Zitat, you are confusing the issue. und hat sich damit natürlich das wunderbar verhonepiepelt. Das ist denen dann wahrscheinlich gesagt worden und Überschrift wurde verändert in, also die Überschrift war vorher, Notch Creator of Beautiful Game Minecraft now calls women cunts on Twitter, in Notch Creator of Beautiful Minecraft now called dick by women on Twitter. Er hat aber auch schön drauf geantwortet. Er hat zurückgetweetet, I've now man understood the C word is way more loaded in the US than I thought. I should have man used it less. He don't give a fuck. Ja, so muss man das eigentlich machen. So müsste die gesamte Öffentlichkeit den Leuten entgegentreten. Das ist, es war nicht Entertainment Weekly, es war Crave Online. Die haben halt, ich wurde durch das Entertainment oben abgeschmissen. Keine Ahnung, es ist lächerlich. Also sollten sich alle drüber lustig machen. Ja, liebe Kinder, es ist schon spät. Ja. Es hat uns sehr gefreut. Wir haben eine Debatte, also einen Debattenbeitrag hiermit geleistet. Wir würden die Debatte gerne weiterführen. Und Social Justice wird gewinnen und obsiegen, auf jeden Fall. Anita, befiehl, ich folge dir. So sieht es aus. Wir sind Sicherheit auf der richtigen Seite der Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Wir sind Tau. In my safe space. My safe space. Ja. Macht's gut da draußen. Macht's gut, Leute. Tschüss, tschüss. Ciao.